Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Hallo Nick. Hallo Heckpiet. Hallo Maha. Genau. So, heute ist Donnerstag, der 17. September. Es ist schon relativ spät geworden. Es ist 21.30 Uhr. Wir fangen diesmal relativ spät an, aber es hat Gründe. Wir haben heute Nick mit dabei. Und Nick hat das quasi ist der Grund. Der Grund, genau, warum es so spät ist. Ah, alles gut, nichts. Alles gut. Höre ich immer. Und genau. Und Nick hat heute auch ein paar Flaschen mit dabei gehabt, denn wir reden heute über Wodka. Genau. Ja, und zwar vor allen Dingen über nicht russischen Wodka. Mhm. Wir haben ja schon mal eine Wodka-Folge gemacht. Genau. Die Folge, glaube ich, mal 30 war das. Mhm. Da haben wir schon mal über Wodka gesprochen und heute haben wir uns noch mal mehr Expertenwissen mitgebracht oder eingekauft oder einfliegen lassen, um mal das Thema noch mal zu beleuchten. Liegt daran, man glaubt es gar nicht, Wodka ist ja Nummer eins Spirituose auf diesem Planeten. Ja. Und darum haben wir entschlossen, wir müssen mehr über Wodka sprechen. Genau, also ist tatsächlich die Nummer eins und wir haben das auch verlinkt. Da gibt es sozusagen eine Live-Statistik, wie viel Wodka gerade getrunken wird, die sich hochzählt, wo man dann gucken kann, wie viel das ist. Ja, jetzt muss ich es zeigen, irgendwo genau. Hier in meinem in meinen Tabs ist das dabei. Da ist es, ja. Also seit meiner Anmeldung sind schon fast 500.000 Liter Wodka getrunken worden. Und seit Jahresbeginn sind es 3,2 Milliarden Liter Wodka, die schon getrunken worden sind. Und jährlich sind es etwa 4,5 Milliarden. Meine Güte, es gibt doch Menschen mit Geschmack. Ja. Also 8.560 Liter pro Minute. Das ist schon eine irre Menge. Also 8,5 Kiloliter gibt's ja gar nicht. Also 85 oder 86 Hektoliter. So, jetzt haben wir's. 86 Hektoliter, wie sie es gehört. Genau. So. Alles wirklich eine Menge. Genau. Nick, wer bist du? Woher kommst du? Wie siehst du aus? Warum bist du hier? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Warum bin ich hier? Weil ich die große Ehre hatte, dich vor anderthalb Jahren kennenlernen zu dürfen. Und weil ich sozusagen der Wodka-Baron bin oder einer von zweien. Und wir haben 2017, habe ich mit einem Geschäftspartner zusammen eine Homepage gekauft, den Wodka-Baron. Wie die Jungfrau zum Kinde. Eigentlich bin ich ein Computerfuzzi. Und hatte aber dadurch die Kontakte, habe jedenfalls jemanden kennengelernt, habe die Seite gekauft. Im Grunde genommen mehr den Inhalt als diese programmierte Seite, weil der das eben nicht mehr bewältigen konnte, arbeitsaufwandstechnisch. Und die Liebe zum Alkohol, die kannte ich natürlich schon vorher. Aber hast du das irgendwie in deinen Genen drin? Bist du genetisch vorbelastet? Ich bin genetisch vorbelastet, beiderseitig. Also da können sich meine Mutter und mein Vater nicht rausreden. Ah. Und insofern bin ich nur Opfer der Umstände. Das war jetzt falsch. Ich wollte jetzt nicht sagen, ob deine Eltern Alkoholiker sind. Nein! Oder ich wollte einfach nur wissen, ob du irgendwie, ich meine, du hast ja jetzt auch so einen slawischen Namen, ob da irgendwie Vorfahren sind aus den Ländern, wo Wodka besonders stark Das ist also Sudetendeutschland, aber in der Slowakei, Tschechien, also jo, Tschechien ist jetzt nicht so bekannt dafür, aber in der Slowakei gibt es ja auch den ein oder anderen Wodka-Erstellung. Ich denke, das Slawische, das liegt mir schon ein bisschen im Blut. Fühle mich auch so, ich fahr auch sehr gerne in slawische Länder, eigentlich jedes Jahr, ist ja noch nicht, aber und bin der Kultur und den Menschen schon sehr zugetan, muss ich ehrlich sagen. Also so viel, diese Grundherzlichkeit, das ist einfach wunderbar. Also ich kann da auch nichts anderes zu sagen. Und insofern denke ich schon, dass ich da so ein bisschen so eine Affinität zum Alkohol generell oder zum Leben, zur Lust daran habe und eben auch im Speziellen zu Wodka, weil es eben auch ein sehr schönes Getränk ist, meines Erachtens nach, und hat eben in Deutschland nicht den Stellenwert, den es verdient. Ja, ja. Weil es eben, klar, kennen wir alle, ist eben versaut durch diese 99 Cent oder Pfennigpartys und nennen jetzt keine Namen, aber große, bekannte Industriespirituosen, die uns halt den Geschmack versaut haben und nur eisgekühlt getrunken werden können. Genau. Ja. Ja. Ja. So hat sich das eben entwickelt und aus dieser vormals mehr Leidenschaft oder Spielerei mit der Homepage hat sich das eigentlich jetzt wirklich in den letzten Jahren entwickelt. Also die Seite muss jetzt umgebaut werden, aber dieser innere Prozess ist gereift und für mich ist es schon irgendwie ein Stück weit Leben, das zu machen. Also ja. Passt ja auch, Wodka, Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Ja. Warum ist gerade Wodka dein Metier geworden? Also jetzt durch deine Vorprägung könnte man auch sagen, naja, könnte ja auch eine andere Brände sein, also Spirituosenbrände aus was anderes, aber warum gerade der Bezug zu Wodka? Ja. Ja, das ist gute Frage. Naja, in Tschechien gibt es da zum Beispiel auch Becherovka. Ja, genau. Und so. Ja, aber das ist, warum Wodka? Ich trinke schon gerne Brände, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel bei diesen Palinka-Arten, also das ist nicht so eine angenehme Form von Betrunkensein, finde ich. Das ist eben unter Umständen schon sehr melancholisch. Also kann so eine Wendung nehmen halt. Aber der Wodka, das ist schon ein schönes Spaßgetränk. Und, das nimmt keine Wendung, keine melancholische? Nee, melancholisch finde ich eigentlich nicht. Das ist nämlich wichtig. Einer unserer Fans hat mich vorher gefragt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, also hat mich gebeten, eine Frage an den Experten zu stellen. Und das hast du eigentlich schon beantwortet, nämlich ob der Wodka-Rausch anders ist als der Rausch von anderen Getränken. Also meines Erachtens nach auf jeden Fall. Also das ist ein Spaßgetränk. Mhm. Ja, ich meine, klar, das hängt natürlich immer vom Charakter des Menschen ab, wie der sich dann letztendlich entwickelt. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner, angenehmer Rausch. Mhm. Wie gesagt, die Menge macht das Gift. Also das ist immer logisch. Und dann halt, also es ist ein schöner Geschmack und so ein Getränk, was ich einfach unvermindert am Abend trinken kann. Mhm. Das ist ja bei Bränden schon anders. Ja. Und beim Brand ist auch für mich ein anderes Alkoholtrinken. Mhm. Weil ich trinke definitiv keinen Müll. Und wenn ich dann so einen Brand trinke, dann trinke ich den natürlich noch mit viel mehr Hingabe und Genuss und versuche halt die Nuancen rauszuschmecken, als es natürlich bei einem Wodka der Fall ist. Mhm. Mhm. Warum ist der Markt von Wodka in Deutschland, wie du schon sagtest, durch diese 99-Cent-Shot-Partys so verbraucht? In der Mixology-Kultur ist ja Wodka ein wichtiger Bestandteil, nicht nur für auch den Alkoholgehalt eines Getränks zum Beispiel auch zu steigern, dementsprechend auch die Geschmacksnuancen aus verschiedenen Sachen rauszulösen. Aber warum ist es in Deutschland das mit dem pur Wodka genießen bei Zimmertemperatur so schwierig? Oder siehst du da auch einen Wandel im Markt, jetzt gerade durch deine Expertise und auch durch deinen Job? Also kaufen jetzt mehr Leute bewusster hochqualitativen Wodka ein? Wird er anders konsumiert heute? Wie ist da so die Lage in Deutschland aus deiner Perspektive? Da fehlt mir natürlich die Rundumsicht, aber meines Erachtens nach, denke ich, setzt da schon einen Wandel ein. Das merkt man ja in vielen Bereichen. Also es fängt ja bei Grundnahrungsmitteln an, dass die Leute langsam drüber nachdenken, was ich eigentlich trinke. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da ein Wandel einsetzt. Aber grundweg ist das Getränk kaputt gemacht worden. Mhm. Das merkt man deutlich. Was ich auch merke, wir gehen ja jedes Jahr auf die Barkonvent, da sehen wir auch, dass gefühlt jedes Jahr gibt es 20 neue Wodka-Sorten. Also der Markt wächst, finde ich, sehr, sehr stark weiterhin, aber das eigene Konsumverhalten und ums herum ist Wodka gar nicht so ein Thema. Bis auf dieses Jahr ist mir das extrem aufgefallen, dass Freunde, die mich besuchen kommen, bei mir durchs Alkoholregal durchgucken und sagen, Peter, ich möchte mal einen Wodka trinken. Diese Frage wäre vor 1, 2, 3 Jahren nie gestellt worden. Da hätten sie ja zum Rum gegriffen, zum Whisky, zum Wermut, zum Gin, ne, der All-Time-Favorite quasi. Aber dass heute jetzt gezielt auch bei mir im Umfeld gefragt wird, Peter, du hast doch einen Bezug dazu, also jetzt klar, kulturell und so weiter, kann ich mal einen Wodka probieren? Und halt genau diese Therapie durchlaufen, die vielleicht auch in Deutschland, wir hatten es ja mit Katrin Abels gesprochen, Thema Tequila, genauso Tequila als Shot, weißt du, als Partygetränk, hoher Konsum, alles sind sie irgendwie satt von Tequila und wenn sie nur dran denken, müssen sie schon quasi haben sie schlechte Zeiten direkt im Kopf und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Wodka. Mhm. Und dieses bewusste Wodka-Trinken in meinem persönlichen Umfeld beginnt quasi erst jetzt Oder erst jetzt dieses Jahr. Ja. Mhm. Naja, also mir geht's ähnlich. Also ich hab zwar mit dir schon mal einen Wodka-Podcast gemacht, aber also so ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich auf dem Barkonvent. Da gab's nämlich ein Seminar über Geschmäcker. Und dann hat er gesagt, wir fangen was mit was Neutralem an. Klar, Alkohol natürlich. Farblos? Farblos. Kein Geschmack. Also neutral Geschmack. Da habe ich gedacht, es ist neutral Alkohol, aber es war Smirnoff. Ja, also es war Wodka. Mhm. Und das hat er natürlich dann auch erklärt, das ist wichtig. Also insbesondere für die, also erstmal für uns natürlich, weil man sozusagen seinen Geschmack irgendwie eichen muss und dann eben auf Null zurückfahren kann mit sowas. Sie machten das halt immer. Und das andere Interessante ist, dass das wichtig ist natürlich an der Bar. Und man in der Bar natürlich möglicherweise ja bestimmte Geschmäcker, auch sehr feine Geschmäcker im Cocktail hervorrufen will. Und die dürfen natürlich jetzt nicht durch andere Geschmäcker überdeckt sein. Und dann braucht man halt solch ein Produkt. Mhm. Aber er hat natürlich auch gesagt, es gibt eben auch Wodkas, die anders schmecken. Und da bin ich ja jetzt gespannt. Mhm. Ja? Aber das war für mich sehr interessant, weil ich doch gesehen habe, dass da was Interessantes ist. Und dann hat natürlich Peter mich neulich mal bei sich zu Hause verführt. Und da muss ich sagen, das war schon auch so ein bisschen Erweckung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit der Erweckung. Und auch da schon, da haben wir ja noch nicht so viel probiert. Da haben wir ja, glaube ich, 3 probiert. Und einer ist auch dabei. Und die waren schon sehr unterschiedlich. Ja. Das muss man mal auch sagen. Genau. Ich glaube, das ist auch für viele Leute, die es nicht wissen. Wodka hat eine große Bandbreite. Es geht natürlich ganz stark natürlich immer um das Puristische, völlig klar. Also Alkohol auf höchstem Niveau. Aber auch die Grundzutaten, ne? Wie sind sie gemacht und so weiter. Wir kommen gleich auf das Thema Biologie, also Bio-Siegel. Und auch da geht der Trend extrem auch hin beim Wodka. Und im Prinzip, wir hatten es auf der Barkonvent gesagt mit dem einen Vortrag, im Prinzip kannst du zu Hause einen Kühlschrank aufmachen und kannst aus allem, was drin liegt, einen Wodka machen. Ja, ist kein Problem. Aber warum nimmt man ja speziell die Rohstoffe, die man verwendet? Also wir haben jetzt heute als Auswahl aus dem Bereich Roggen, Kartoffel und auch Traube. Gell? Das Weizen. Weizen, genau. Stimmt. Und Traube. Und warum gerade die sind die führenden Rohstoffe dafür. Klar, in den Ländern, wo quasi Tradition herkommt, gab es natürlich viel davon. Ja? Auch das gab in Polen wächst jetzt keine Mango, wo man sagen könnte, man macht jetzt quasi aus einer Mango einen Wodka oder sonst was. Natürlich auch schon sehr, sehr bezogen zu den Rohstoffen, die auch dieses Land auch hervorgebracht hat. Mhm. Ja. Ja. Und da kann man auch sehen, durch diese verschiedenen Einsatz von den Rohstoffen plus die Filtrationsmöglichkeiten plus natürlich auch die Brennkunst, die mit reinspielt, dass man natürlich auch schon auch weggehen kann von diesem Neutralalkoholgeschmack, dieses Level, sondern dass man auch teilweise fruchtige Aromen, ähnlich wie ein Gin oder ein Whisky oder ein Rum, ne? Ich hatte einen präsentiert, der so ein bisschen nach ein Rum-Aroma hatte. Na klar, da beginnt natürlich dann die Kunst, denn wenn du Alkohol herstellst und die Mitte aus dem Alkohol rausnimmst. Das Herz, dann schmeckt das eben nach Neutralalkohol. Das hat ja keinen Geschmack. Genau. Und du bekommst halt die Geschmacksnuancen, in denen du halt so ein bisschen guckst, dass du halt nicht genau das Herz nimmst, sondern vielleicht da noch was anderes dazu und so. Und dann natürlich die Weiterbehandlung in die Fässer und so. Und dann bekommt das natürlich sofort sehr aparte Noten. Ist wahrscheinlich auch eine neue Generation von Brennmeistern. Also da wächst wirklich was ran, was jetzt nicht mehr irgendwie Nachkriegsgeneration, jetzt ja, gibt's halt billig auf den Nischel und trinken, bis der Arzt kommt, sondern es ist jetzt eine Generation, die vielleicht auch schon Vorväter hatten, die in dem Gewerbe tätig sind. Ich sage jetzt nur Thema Sippel zum Beispiel, genau. Wo sich daraus was weiterentwickelt. Ja. Und wo dann auch unter Umständen die Möglichkeiten da sind, das zu machen, finanziell oder was auch immer. Und jetzt natürlich hat man auch endlich das Thema, die Grundrohstoffe, die also auch die dementsprechende Qualität hervorbringen. Weil das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das ist so meine Meinung, warum zum Beispiel ukrainische Wodkas, nun haben wir keinen dabei, warum die aber meines Erachtens nach also im Weltniveau am höchsten spielen. Weil die halt einen wahrscheinlich, also die Landwirtschaft, also das geht, ist ja auch, wenn man essen geht in der Ukraine, das ist meistens auf einem Top-Niveau. Mhm. Und das Wasser muss dort eben auch von besonderer Güte sein. Mhm. Das ist natürlich, die zwei Sachen sind natürlich erstmal die Hauptvoraussetzung. Mhm. Also das ist der Rohstoff, das Wasser. Und dann eben auch natürlich weiterführen, klar, die Reinheit des Herstellungsprozesses oder die Destillationsanlagen. Ja. Mhm. Aber ja, es ist ein Wandel, definitiv. Mhm. Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass die jungen Wodka-Macher in Polen und auch in Weißrussland, da kommen wir ja noch drauf, sicherlich auch moderne Anlagen haben und dann auch top Sachen machen. Mhm. Also ich glaube, die Zeit, dass die Leute da irgendwo in ihrer Küche so einen verbeulten Kupfereimer haben, nee, das ist vorbei. Das erreicht man damit auch nicht mehr. So eine Qualität, das kann man vergessen. Und die leben das halt. Und das ist eben was ganz anderes. Das ist eine Wodka, also genau. Wasser des Lebens. Halt. So hat sich sie auch entwickelt als eigentlich als Heilmittel. Mhm. Genau wie Whisky ist ja überall dasselbe. Ja. Und dann eben aus den Zutaten, die vor Ort vorhanden sind. Und das mögen eben Kartoffeln gewesen sein oder eben Weizen oder eben bei den Franzosen Trauben. Ja, klar. Wodka-Regularien, kannst du noch dazu was sagen? Wann ist ein Wodka ein Wodka? Genau, das ist ganz wichtig natürlich, die Frage. Wann ist ein Wodka, ja, wenn er aus, wie meinst du jetzt? Also gibt es Anforderungen, also ich weiß, glaube ich, Wodka darf mindestens 38% haben bis, glaube ich, 44, bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt sogar welche, die haben 36,5 und endlich immer noch Wodka, aber in der Regel sollte es halt 40% sein. Mhm. Aber das wird halt irgendwie alles aufgeweicht, so mittlerweile. Mhm. Ich glaube hier zum Beispiel, der gibt es auch einen aus Berlin, wie heißt er denn jetzt? Und der hat, glaube ich, 36,5 und gilt trotzdem als Wodka, obwohl es ja fast nur ein Likör ist. Genau, ja. Also 40 auf, meines Erachtens nach 40. Weil wir haben heute auch einen 38er dabei, nur so als Hinweis, gleich kommen wir gleich noch dazu. Und genau, ich gucke mal, es gibt auch die verschiedenen Wodka-Regularien pro Land. Also Polen hat quasi natürlich, als auch eines der führenden Wodka-Ländern, natürlich auch generelle Vorgaben für Wodka-Qualität. Nein, es muss doch irgendwas geben, muss doch eine Definition geben, denn sonst ist doch, würde ich doch sagen, also warum heißt jetzt da hinten der letzte, der aus Trauben ist, Wodka und nicht Er wird halt gemeischt und aus der Maische wird eben Brand gemacht, dann wird destilliert und das ist dann halt in verschiedenen Qualitätsstufen. Ja, aber gemeischt fermentiert. Wird doch auch der Cognac. Stimmt. Gut, beim Cognac, der muss zweimal durch die Destilliermaschine, das muss der jetzt vielleicht nicht. Aber die Frage ist, was unterscheidet jetzt den Wodka von einem anderen Weinbrand? Von zum Beispiel nicht oder viel. Grappa oder so. Bei Grappa ist er Grappa ist der Dresdner. Der Grappa darf er nur heißen, wenn er aus Italien kommt und der wird aus dem Abfallprodukt gebrannt halt sozusagen. Klar. Aber hier ist es halt aus einer Grundzutat, Korn wird gemeischt, unter Umständen gemalzt halt, je nachdem, aber das muss nicht unbedingt sein. Und dann wird die Maische verbrannt und dann halt gebrannt, destilliert, je nachdem, in verschiedenen Qualitätsstufen, aber zweimal ist typisch, glaube ich, für Cognac. Ich weiß nicht, das wird, glaube ich, hier nicht gemacht. Also bei den Bulbasch, aber einmal müsste reichen eigentlich. Genau, und Wodka ist, glaube ich, der Fokus Filtrierung, glaube ich, das größere Thema als der Mehrfachbrand, genau. Also Wodka in Deutschland zwischen 37,5 und 45% ist zulässig. Das ist die Range. Man sagt, traditionell haben die alle so rund um die 40. Je nachdem, nach moderneren oder nicht moderneren Verfahren spielen die auch natürlich auch ein bisschen, weil klar, Alkohol ist auch Geschmacksträger, logischerweise. Je nachdem, wie sich das anbindet. Aber der meiste wird ja dann später verdünnt. Weil du hast natürlich beim Brand entsteht natürlich viel, viel höherer Alkoholgehalt und dann regelst du den halt ähnlich wie beim Whisky oder dann Stück für Stück runter und halt eine Trinkstärke zu bekommen. 93 bis 96%, glaube ich, kriegt der. Genau. Ja, Warnung für unsere Zuhörer. Wir reden heute über Alkohol. Wir trinken auch heute Alkohol. Alkohol bitte nur in Maßen zu genießen. Wir werden heute auch ganz elegant aus Nosinggläsern dran sippen. Und wir haben jetzt schon so viel gesprochen, ich habe schon einen ganz trockenen Mund. Ja, ich auch. Wir müssen das Thema mal, glaube ich, mal flüssig machen. Und wir haben heute eine Selektion an insgesamt 6 Wodkas, Wodkas ist die Mehrzahl, Wodkas, oder? Genau. Ist die Mehrzahl dabei aus verschiedenen Ausprägungsstufen. Den ersten hast du mitgebracht, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Genau, das ist ein weißrussischer Wodka der Premium-Klasse sozusagen und die Distille heißt Bulbash. Ist eigentlich auch in Weißrussland die bekannteste Distille. Da ist der Generalimporteur, ist ein mittlerweile guter Freund von mir, der sitzt in Leipzig. Der importiert das seit 2014. Ja, die haben halt also verschiedene Grundwodkas, aber das ist eben der sagt, das würde sich wünschen, dass wir den hier einfach mal verkosten. Ja. Und der wird also aus Weizen, im Grunde genommen, der ist nicht biozertifiziert, aber alle Zutaten dort sind von Bauern, mit denen die schon ewig zusammenarbeiten und hat eigentlich Bio-Qualität. Das Wasser, was die benutzen, ist artesisches Wasser, es wird aus einer 104 Meter tiefen Quelle gepumpt, ist also kein Grundwasser, das wird eben mit eigenem Druck durch die Erdschicht nach oben bewegt und wird mehrfach destilliert. Genaue Angaben dazu habe ich jetzt auch nicht, konnte mir jetzt auch nichts weiter zu sagen. Auf jeden Fall ist dieser Wodka von einer sehr, sehr hohen Qualität. Die nennen es halt auch Elite-Alkohol. Normalerweise werden die zweifach destilliert, die Grundbulbaschs. Aber bei dem muss es halt noch ein bisschen mehr sein. Aber dazu gibt es eben keine genauen Angaben. Ja. Und dann halt filtriert. Der hat 2014 und 2016 den World Vodka Award gewonnen. Okay. Die haben dann noch das Flaschendesign angepasst. Ich weiß ja nicht, der hat nur einen Propfen. Da haben wir auch noch andere Flaschen mit so einem Glas, mit so einem Glaspropf. Also es passt eben alles dazu. Und ich finde auch die Flasche sehr ansprechend. Sieht sehr schön aus. Dann sage ich gleich schreiben. Genau. Ich kann noch kurz was zur Definition von Wodka einfließen lassen. Also offenbar ist es schon so, dass das nicht üblich ist, das aus Weintrauben zu machen. Das ist also wirklich eine Ausnahme. Also definitorisch ist das eigentlich nicht, das aus Weintrauben zu machen, sondern es ist halt eigentlich ein Getreideschnaps, wenn man so will. Und das Besondere beim Wodka ist die Reinheit. Also es dürfen keine Fuselöle drin sein. Und das ist bei anderen ja anders. Und es wird nicht gelagert. Also es gibt keine Effekte durch die Fasslagerung. Genau. Und das ist auch definitorisch. Also dieser, gerade bei dem letzten, auf den wir dann kommen werden, der dürfte eben nicht Wodka heißen, wenn man ihn ins Fass getan hätte. Ja, der ist halt im Stahltank, wird der dann nochmal gelagert. Halt. Ja, aber das Lagern ist nichts, um den Geschmack zu verändern. Also definitiv ein Holzverschlagerung. Gibt es aber auch beim Wodka. Gibt's auch, zum Beispiel bei dem Eif aus der Eifel mit dem Hund, Windspiel. Windspiel, genau. Die haben zum Beispiel was ist denn das in irgendeinem, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, gucken wir gleich mal nach. Aber die Wikipedia behauptet, dass die Veränderung durch Lagerung nicht das Richtige ist. Es muss dann, glaube ich, dann per Definition eine das ist dann eine Spirituose sein und kein Wodka mehr. Also dementsprechend, genau. Ihr probiert mal, riecht mal. Ich sage mal kurz was zur Flasche. Ja. Das Flaschendesign ist im Prinzip, das ist eine leicht konisch zulaufende Flasche, die hat so eine Taille. Schöne, dicke, große Glasflasche mit einem richtig großen Glasboden auch. Bulbash steht drauf, relativ moderne Schriftart. Authentic Spirit, Finest Quality, Bulbash Number One from Belarus, Wodka Bulbash Premium Exported. 40%, 500 Milliliter. Es gibt hier so einen Kunststoffpropfen drauf, den Ganzen auch, das Ganze sehr wertig, auch mit so einem Gold und dann Blau als Kontrastfarbe dazu genommen. Die Rückseite ist quasi russisch, kann ich jetzt gar nicht lesen. Das Einzige, was ich lesen kann, ich habe mir schon gedacht, dass es von der Tank Company der Importeur ist, aus Leipzig, genau. Die kennen wir ja auch von der Barkonvent. Dementsprechend ist auf der Seite nochmal das Importeur-Label, das ist ja auch Pflicht, das Ganze so mal auszustatten, dass du auch weißt, wer der Generalimporteur ist und die ganzen wichtigen Angaben hier draufstehen müssen. Interessant ist, hier steht drauf, Bulbash wird aber in Riga noch irgendwie Lieferant, Bulbash aus Riga. Da haben die halt das Zolllager. Ah, okay. Genau, aber die Herstellung findet in in Belarus statt. Genau. 40% Alkohol, ich bin gespannt. So, sag mal was zur Nase und zum Geschmack. Ja, die Nase ist sehr Wodka-typisch. Typisch, ja. Also man riecht sofort und denkt, ach, das muss Wodka sein. Mhm. Aber definitiv nicht sprittig. Nee, nicht sprittig, nee, nicht überhaupt, sprittig, nicht, ja. Überhaupt nicht. Genau. Ich finde, da ist eine leichte süßliche Note mit dabei. Ja, also aber sehr dezent. Also, ja. Ja, so richtig. Ich glaube, da haben wir nachher noch andere. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt kommen wir, probieren wir mal. Ja, dann sippen wir mal dran. Mhm. Sehr mild. Sehr mild. Also überraschend mild. Er hat ja gar nicht. In der Nase hätte ich einen schärfer. Ja, hätte ich auch gedacht. Also vom Geruch her, denk mal, oh, der ist so ein bisschen kratziger, aber der ist vom Geruch her etwas kantiger als im Geschmack letzten Endes. Aber der ist wirklich im Geschmack ganz mild. Mhm. Da hat er sogar süßliche Noten. Ja. Mhm. Ist das ein gemalzter? Also nee, ein Roggen? Den haben die auch noch gemalzt, aber der ist halt wirklich purer Weizen, also Weizen und nicht gemalzt. Genau den gibt es halt nochmal als gemalzten. Okay. Der hat natürlich schon eine kräftigere Note, ja, und nicht so eine Süße hier wie der, aber den finde ich wirklich komplett rund. Ja, so der ist so. Sehr, sehr rund, das muss man echt sagen. Und auch Also es schmeckt anders als erwartet. Ja, ich finde auf der Zunge ist er sehr, sehr neutral, sehr, sehr weich auf der Zunge. Und im Abgang kommt so eine leichte Wodka-Schärfe, aber die ist dann, wird relativ schnell wieder sehr mild. Also am Ende der Zunge habe ich so eine leichte Schärfe, aber die wird dann sofort wieder abgepuffert. Das verflüchtigt sich am Gaumen und löst sich auf eine wirklich schöne Fruchtigkeit. Finde ich gut. Das ist richtig fruchtig, das stimmt, das ist rund. Und es hat nicht, was man oft so bei Wodka hat. Also ist vielleicht mein Eindruck und der stimmt auch nicht. Da werden jetzt alle Wodka-Freunde sagen, ist doch Quatsch. Ich finde, manchmal schmeckt Wodka so ein bisschen seifig. Mhm. Und das ist hier gar nicht. Mhm. Also der ist wirklich klasse. Mhm. Also ganz toll. Also ganz vom Geruch wäre es nicht meine erste Wahl gewesen, definitiv. Ja, der Geruch, da denkt man, oh. Naja, denkt man so, oh, ja, ist ein bisschen. Und dann ist aber wirklich, also sehr, sehr, einfach nur. Genau. Warm, weich, rund, bisschen fruchtig. Mhm. Also das ist wirklich toll. Mhm. Also muss man mal den Weißrussen jetzt mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Genau. Wissen, was sie tun. Ja. Das ist schon gut. Schön, freut mich sehr, dass ich da einen guten Eindruck für die Weißrussen hier. Die Belarusen, wie man jetzt sagen muss. Ja, politisch korrekt. Ja. Ich trinke natürlich ordentlich mit Wasser, das ist kein Problem. Und ich habe auch aus Polen, habe ich so Cracker mitgebracht. Die isst man typischerweise in Polen zu Bier. Ja, ich nehme mal zum Neutralisieren. Neutralisieren. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Körner drauf, was unter Umständen vielleicht das Ganze ein bisschen verfälschen kann. Aber es ist ganz gut zum Wodka trinken. Vielleicht kannst du ein paar Sätze sagen, wie man denn richtig Wodka trinkt oder wie es in den Ländern getrunken wird. Vielleicht so ein paar. Also das ist ja das Beeindruckende halt in den slawischen Ländern, dass man dort einfach das Wodka-Trinken zum Essen stattfindet. Ja. Im Grunde genommen, dass dann auch wirklich der Tisch voll ist mit tausenden kleinen Köstlichkeiten. Und vor allen Dingen trinkt man halt den Wodka und nicht Bier oder Wein oder sonst was. Mhm. Wirklich mit viel Wasser oder auch mal eine Brause dazwischen. Aber man isst eben auch, sag ich mal, viel Gurke, eingelegte Sachen, schönes Fleisch, Gebäck und das eben über den ganzen Abend. Mhm. Nicht so eine typisch deutsche Veranstaltung, Buffet ist eröffnet, alle stopfen sich die Bäuche voll und danach bei Bier und Schnaps trinkt man sich ins Delirium. Mhm. Und das ist eben dort anders. Da entwickelt sich auch eine ganz andere Stimmung mit Trinksprüchen und mit einer freudigen Zusammenkunft und mit Genuss bis zu unter Umständen einseitigen Gesichtsleben. So ist mein Eindruck. Ich hab das ja gehabt, als ich mit meiner Freundin letztes Jahr in Polen war und waren die Eltern mit dabei. 20 Jahre lang nicht in Polen gewesen. Wir waren halt zünftig zum Abendessen. Dann habe ich natürlich erstmal einen halben Liter bestellt dazu und alle gucken mich erstmal total überrascht an, warum wir denn jetzt Wodka trinken sollen. Ja, wir haben natürlich auch zünftig polnische Gäste, wirklich üppig, also mit aus dem Vollen geschöpft. Und dann kam mal diese Flasche Wodka auf den Tisch und alle waren als erstes sehr überrascht, weil das ja so eine Art Break war. Das kennt man ja aus Deutschland, wie du schon sagtest, nicht, gell? Sondern so mitten zwischen Gang 1 und Gang 2 gibt es erstmal eine Runde Shots für alle, Wodka. Aber es hat geholfen. Das war auch so man isst halt wieder was dazu und dann trinkt man wieder einen Schluck und dann merkt man so, ach, das war eigentlich doch ganz lecker, war auch ein vernünftiger Wodka, den wir getrunken haben. Und dann, das ist dann so ein geselliges Miteinander. Wir waren eine Gruppe von 7, 8 Leuten und in dem Restaurant saßen auch viele Touristen, auch ein paar Deutsche, und die guckten uns alle so ein bisschen komisch an. Und dann kam so eine ältere Dame und fragte, was wir denn trinken, was so lecker wäre. Wir trinken ja Wodka. Und dann sagte sie, ah ja, wirklich, das zum Essen und so. Und so, ja, das machen sie, das hier ist ganz normal, das guckt sie keiner doof an, das ist einfach gehört dazu. Und dann wollte die das machen in ihrer Gruppe, war so eine Gruppe aus Rentnern, und da waren sie so, nee, Erna, das machen wir jetzt nicht. Also so richtig so dieses deutsche Ernste, dass es halt so gar nicht gepasst hat. Also man hat gemerkt, so, die kennen halt dieses traditionsweise Deutsche, gehen halt irgendwie essen und dann gehen sie was trinken. Und dieses einfach in den Abend mit einzubauen, dass man halt den ganzen Abend trinkt, ja, aber immer mal einen kleinen Wodka, mal was dazwischen isst und so weiter, das kennen halt die Deutschen nicht, das stimmt, ja. Ich kann auch eine Anekdote beitragen, die ist aber uralt, die stammt aus dem Jahre 1989, Frühjahr 1989, März oder so. Da war ich nämlich das erste und letzte Mal in der Sowjetunion, und zwar in Minsk, Weißrussland, was damals zur Sowjetunion gehörte. Und dort fand in einem Jugendhotel das gesamt-sowjetische Esperanto-Jugendtreffen statt, und ich war da eben auch. Und da hat man dann auch nachts auf den Zimmern in diesem Jugendhotel dann Wodka getrunken, aber aus Limonadengläsern. Und es ging hoch her. Und ich muss sagen, ich war ganz erstaunt. Ich hab's gut überstanden. Also ich hatte erst Angst, weil ich ja noch jung und unschuldig war. Heute bin ich ja nicht mal mehr und. Und naja, und dennoch habe ich damals das gut überstanden. Und war sehr schön. War auch ein super Erlebnis, weil es wirklich international war. Das war mir vorher gar nicht klar. Naja, schon theoretisch, aber nicht praktisch, dass die Sowjetunion so ein Vielvölkerstaat ist, wo die Leute herkommen, die ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, ganz unterschiedlich aussehen. Mhm. Aber das Wodka-Trinken war doch sehr verbindend. Ja. Definitiv. Das haben die alle getan. Definitiv. Ja, und besser als ich. Vielleicht kann man mal ganz kurz auch sagen, wie trinkt man Wodka richtig? Kannst du vielleicht dazu was sagen? Also mir wurde es mal beigebracht, ich kenne eine Variante. Ja, du bist ja nun auch vorbelastet. Ja, kann ich bestimmt nicht mithalten. Also auf jeden Fall Zimmertemperatur. Genau. Ganz wichtig, also welches Lebensmittel nimmt man kalt zu sich, außer Eis vielleicht? Naja. Also zur Geschmacksverfälschung. Und meinst du jetzt die Trinkmenge oder meinst du die Trinkart? Ja. Die Trinkart, na im Hieb oder weiß ich jetzt nicht. Also ich trinke es halt, ja, also im Hieb, aber es kommt drauf an, wenn ich jetzt einen schönen Wodka habe, den ich genießen will, dann trinke ich ihn auch mal. Das finde ich eigentlich auch. Du hast recht, das habe ich damals in Minsk auch beobachtet. Die trinken das im Hieb und das ist irgendwie schade. Stogramm, genau. Also ja, sage ich mal so, die traditionsreiche Methodik ist quasi folgende. Man trinkt das quasi Stogramm, 100 Gramm. Das ist quasi ein Shot, den man trinkt. Und klar, natürlich, diese Trinkkultur kommt natürlich auch von Wodka-Zeiten. Da war die Qualität auch etwas geringer. Da war das quasi auch nicht diese Genusskultur hinten dran, sondern was man macht ist, also kann ich auch jedem mal empfehlen, der vielleicht auch sich langsam ans Wodka-Thema rantasten möchte, muss er vielleicht keine 100 Gramm nehmen, aber man trinkt normalerweise Wodka so. Man schenkt sich etwas ins Glas ein. Zimmertemperatur ist ganz wichtig. Dann atmet man kurz ein bisschen ein. Dann trinkt man den Wodka, lässt ihn quasi über die Zunge drüber laufen. Also man stützt nicht von oben, sondern lässt ihn quasi in den Mundraum reinlaufen. Hält einen Augenblick inne, um dass sich der Geschmack im Mundraum entfalten kann. Und zum Schluss atmet man einfach aus. Und dann hat man diesen schönen, angenehmen Wodka-Geschmack im ganzen Mundraum und merkt die verschiedenen Geschmacksnuancen eines Wodkas. Also so kann man Wodka quasi traditionsmäßig trinken. Okay. Und das machen wir jetzt gleich beim zweiten, dass ihr mal den Unterschied schmeckt zwischen diesem Sipping-Prozess und diesen Einhalten, kurz Geschmacksknospen öffnen sich im Gaumen und an der Zunge und dann trinkt man und dann atmet man aus, dann guckt man mal, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr rausschmeckt als das traditionsreiche Sipping. Ja, dann schauen wir mal. Ausatmen und so, ja. Genau. Aber nur nicht ausspucken. Genau, richtig. Ja. Ausatmen. Aber ich muss schon sagen, das war schon ein Höhepunkt heute hier. Also Ich bin gespannt, was da kommt. Der zweite ist ja auch aus deiner Richtung, hast du auch mitgebracht. Und zwar, erzähl mal, was hast du da mitgebracht? Das ist der Freimut-Wodka. Ja, deutsch, gell? Ein deutscher Wodka. Ein Bio-Wodka, wohl auch. Der hat auch die Zertifizierung, genau. Und das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Das ist, glaube ich, 2013 hat der junge Mann angefangen. 2014. Mhm. Und hat sich eben gedacht, ja, was mache ich? Ich will einen Wodka und ich will aber jetzt nicht irgendwie so wie die anderen alle irgendein Vordestillat nehmen und das verdünnen und dann irgendwas draus machen, sondern ich will den kompletten Prozess in meiner Hand haben. Und so hat er sich auf die Suche gemacht nach eben besten Grundzutaten und hat die auch gefunden in der Niederlausitz, eine alte deutsche Roggenart, Champagner-Roggen, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Und maischt es selber, das, den Malz gewinnt er dann auch noch aus diesem Bio-Roggen, das lässt er dann aber wiederum im Sauerland machen, jetzt, da weiß ich jetzt nicht genau, und zwar in Mittelfranken, in einer Spezialmelzerei. Dann wird das eben gemeischt und jeder, und dann hat er auch so einen Brennmeister, der eben, also jeder Prozess ist durchdacht. Mhm. Ja. Dieser Brennmeister muss eben auch schon eine ewige Karriere hinter sich haben, muss eine große Geduld haben beim Herstellungsprozess und zu guter Letzt das Wasser, das hat er sich in der, im Hochsauerland lässt er sich das Quellwasser holen, weil er eben sagt, das sind die Grundvoraussetzungen. Genau, Freimut, ich habe den Vortrag von ihm gesehen, Florian Reschin ist das, das ist auch so ein Wodka-Nerd, 2014 gegründet, die Firma und sein Motto war ganz klar beim Wodka, Wodka darf auch Geschmack haben. Und zwar nicht Flavored-Geschmack, sondern Geschmack durch die Grundzutaten. Das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass er quasi durch diesen Champagner-Roggen, wie er auch wirklich die Sorte heißt, auch diese speziellen Geschmacksaromen auch in der, also im Geschmack erzeugt. Genau, ist wie gesagt ganz neu im Geschäft und macht das auch sehr, sehr erfolgreich. Mit, wie gesagt, er hat quasi für jeden Teilbereich so einen Vollnerd, der wirklich jeden Prozessschritt aufgeteilt hat und dem, was er macht, exzellent und sehr gut ist. Und der hat halt neue Ansätze und gibt dem Thema Wodka in Deutschland, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Note und ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen so ein Vordenker in diesem Bereich. Definitiv. Also das ist ein sehr beeindruckender Wodka. Der hat dann auch 2015 gleich abgesahnt. Hat das Spirit Business, also Global Wodka Masters. 2015 hat dort 5 Medaillen geholt, eine goldene auch unter anderem. Und hat eben die komplette etablierte Konkurrenz aus dem Feld geschlagen. Genau. Und das mit Zurechtheit. Also ich auch so alles durchdacht. Der Name, die Geschichte, alleine die Darstellung und die, also das auf der Webseite ist das ja wirklich fantastisch dargestellt, wo das er da alles reinsteckt, wo das, wo die Produkte herkommen und so. Also super. Beeindruckend. Und wenn ich mir andere deutsche Wodkas angucke, vom Preis-Leistungsgefüge her, dann muss ich sagen, ist er ja fast noch zu billig. Also wenn man so sieht, was in Deutschland alles produziert wird und dann für teuer Geld verkauft wird, da bin ich schon wirklich und sehr angetan. Und ist wirklich eine schöne Flasche, die kannst du gleich beschreiben. Ja, ich sag gleich zur Flasche. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Also dass ihr mal wisst, was für ein Preissegment wir jetzt hier reden. Hier kostet der halbe Liter, Achtung, sonst fällt sich gleich was um, halber Liter liegt so ungefähr bei, ja, zwischen, je nachdem, wenn man es kauft, zwischen 28 und 30 Euro. Also schon auch eine Premium-Spirituose in ganzen Thematik. Also ist schon ganz... Ist Mittelfeld, finde ich. Ja, genau, Mittelfeld. Also Premium. Deckel mal. Ja. Also auch hier eine sehr, sehr schöne, die sieht aus wie so eine alte Tonflasche von Penninger, so eine Blutwurzflasche, bloß nicht in Neon. Aber ist durchsichtig. Ist in Glas. Drauf steht dann Freimut mit einer großen Eule, die ihre Flügel spannt. Wodka aus Roggen. Straight Ray Wodka, unfiltered. Harvested, nice, bla, bla, bla und so weiter. 40%, halber Liter. Hinten das Etikett sehr, sehr schön gemacht. Bio-zertifiziert. Und Freimut Spirituosen sitzt in Wiesbaden. Wichtiges Thema, auf Wiesbaden kommen wir gleich auch nochmal. Wodka darf Geschmack haben, ist glaube ich da so ein bisschen sein Motto bei der ganzen Geschichte. Die Flasche, wie gesagt, ist sehr, sehr schönes Design. Also die Flasche ist auch wirklich ein Hingucker. Gell? Man merkt so, der Aufdruck ist halt schwarz und goldfarben. Es macht das Ganze so ein bisschen mystisch, obwohl es ja eine transparente Spirituose ist. Und das Schöne ist ja, wenn die Flasche jetzt so ein bisschen angetrunken ist, wie wir sie jetzt haben, man guckt da oben so rein, man sieht da hinten dran den Wald, wie er sich so in der Flasche spiegelt. Und wenn die Flasche sich so ein bisschen die Flüssigkeit bewegt, dann sieht es aus, als ob da jetzt gerade so ein bisschen Sturm wäre. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Designelement. Sehr schön, ja. Mystik, die Mystik. Die Mystik, ja, genau. Ich glaube, das soll damit auch transportiert werden. Und ich bin mal gespannt, was da bei euch so geschmacklich rauskommen wird. Ich bin auch mal gespannt. Oh ja, erste Nase, auf jeden Fall Roggen, merkt man ja, ganz deutlich. Ja, denke ich, merkt man auch im Geschmack. Aber ein bisschen gemalzt. Ja. Also man merkt so eine, diese Süße vom Roggen. Naja, ist aber ist mehr drin, so als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem, ja, Spirit Number One von Bulbasch. So, guck mal. Ist ein Geschmack ist etwas intensiver. Oh ja. Bisschen Banane. Ja. Bisschen Banane, aber sehr dezent. Bisschen Vanille, würde ich sagen, zum Schluss. Vanillenoten auf jeden Fall. Vanillenoten, ja. Rauchnoten. Rauchnoten. Es könnte Rauchnote sein, es könnte aber auch. Es könnte auch so ein bisschen sowas Pfeffriges sein, ne? So ein, ja. So ein grüner Pfeffer. Ja. Grüner Pfeffer. In der Nase bedeutend dicker. Also ich finde, man merkt, ich habe das Gefühl, ich habe mehr ätherische Öle in der Nase. Der ist ein bisschen dicker in der Nase, das stimmt. Ja. Aber schon auch rund und angenehm. Also es ist nicht, dass er jetzt irgendwie sprittig wäre oder so. Da kann ich auch nicht wegkippen von. Muss man einfach trinken. Schön. Jetzt habt ihr dran gesippt, jetzt probiert mal so zu trinken, wie ich euch das gezeigt habe. Zu spät. Also was schon der? Also fängt ich hab schon weggesippt. Erstmal ausatmen. Also erstmal ausatmen. Dann nehmen. Schlucken und ausatmen. Also ich habe einfach irgendwie zu viel ausgeatmet. Du musst also erstmal einatmen, trinken. Ach, erst einatmen. Erst einatmen, trinken, im Mund belassen und dann langsam ausatmen. Ist definitiv anders. Ich habe zwar jetzt auch ein bisschen falsch gemacht, glaube ich. Ich übe auch einfach mal weiter. Ja, ja, genau. Wir haben noch ein paar Flaschen zum Üben. Das ist gut. Naja, das Ausatmen ist ja eben genau das, dieser Effekt dann, dass das von hinten an den Gaumen, Rezeptoren, genau, in der Nase vorbeigeht. Das ist der sogenannte retronasale Geschmack. Genau. Oh. Das ist, ja, das ist aber ganz, hat man erst vor kurzer Zeit entdeckt. Genau. Dass es einen Unterschied gibt. Und darum soll man ja. Der Geschmack ist, wenn man einatmet, also wenn man den Geschmack wahrnimmt beim Einatmen und beim Ausatmen. Und zwar ist das evolutionsbedingt, weil es wichtig war zum Überleben, dass man die Nahrung nicht nur riecht, sondern auch isst, hat sich dann der Geschmack so eingestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, einer ist glaube ich pränasal und der andere retronasal, dass der retronasale Geschmack viel weiter ist und uns auch mehr zufriedenstellt, weil dann der Körper weiß, es ist auch gegessen worden. Und das ist, denn wenn man nur riecht, dann verhungert man am Ende. Ja, und getrunken. Und deshalb ist es halt ganz wichtig, eben auch wenn man Alkohol probiert oder überhaupt Essen probiert, dass man immer ausatmet, damit es eben auch andersrum durch die Nase geht. Also darum sollte man auch, wenn man gerade hochprozentige Spirituosen auch erstmal riecht, auch den Mund leicht öffnen, dass man quasi diesen Effekt halt, dass es quasi durch den Nase wieder zurückströmt in den Mundraum rein und raus. Weil sonst ist man nur am Einatmen und kriegt es quasi gar nicht dieses Feedback hintenrum wieder raus. Und es schmeckt auch wirklich anders. Also der Geruch, wenn man dran riecht, ist anders, als wenn man dann wieder ausatmet. Genau. Und ich finde es auch nachhaltig. Der Wodka hat einen gewissen Nachgeschmack. Der erste war schnell weg. Ja, das ist tatsächlich. Der ist länger. Der hat auf jeden Fall mehr, der bleibt auch länger auf der Zunge. Der andere war, hatte ich das Gefühl, der Bulbasch mit dem, oder Bulbasch, wenn du ihn getrunken hast, dann trocknet die Zunge relativ schnell aus. Da ist der Geschmack relativ schnell weg. Das heißt, man müsste eigentlich den nächsten Sip nehmen. Mhm. Bei dem hier ist es so, es bleibt relativ lange auf der Zunge einfach liegen, obwohl der quasi von der Flüssigkeit her schon weg ist. Also die Rezeptoren kriegen immer noch was mit und sagen, oh, da ist noch dieser angenehme, auch so ein leichter, warmer. Ich glaube, Vanille ist es vielleicht nicht, ich würde eher Mandel beschreiben. Banane-Mandel bleibt eher so auf der Zunge hängen. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall nussiger, wenn man ausatmet. Ja, bleibt wirklich lang liegen. Also ja, diese lang Arbeit, die da machen, die ja, finde ich, die schmeckt man einfach. Das ist wirklich ein durchdachtes Produkt. Muss man sagen. Ja. Ist ganz stark. Also man muss es ja eben wollen als ja, solches. Ist ein starkes Produkt, wirklich. Ja. Genau, okay. Na wunderbar, dann konnte ich ja schon mal zwei. Und da würde ich sagen, und dann ist es auch noch Bio. Genau. Also ich finde, da ist 30 Euro, das kann man da schon mal bezahlen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, es ist eine kleine Manufaktur, der ist keine große Stückzahl, den kann man gut unterstützen. Ist ein tolles Produkt und ich finde, allein wie er das denkt, wie er das Produkt macht und wie er, wie gesagt, diese Nerdiness da drin, das schlägt sich. Wenn man sich das auch nochmal in allen Einzelheiten durchliest und eben sich die Seite mal anguckt, dann sieht man auch, was da eigentlich dahinter steht. Und wie die Prozesse auch wirklich darauf ausgelegt sind, einfach Qualität zu produzieren und das um jeden Preis sozusagen. Man sieht aber, dass Qualität ist mittlerweile bei Wodka das führende Thema überhaupt. Also noch ja, bessere Qualität. Noch bessere ja, Qualität. Auch was reingesteckt. Das ist ja, ja nicht einfach mal, wir destillieren mal ein bisschen was. Mhm. Und die sitzen in Wiesbaden. Ja. Kommt aber eigentlich, glaube ich, aus Merane da irgendwo, also hier im Osten, da wo der Uran abgebaut wurde, meines Erachtens nach. Kommt der, glaube ich, ursprünglich hier. Naja. Ja, aber es ist wirklich. Das Heftchen ist auch wirklich schön. Gut, das sieht man auch auf der Webseite. Das ist ja der gleiche Text, aber es ist einfach schön gemacht hier. Mit in jeder Form. Weiß, auf Schwarz. Die haben wirklich alles rundum, glaube ich, richtig gemacht. Und da steckt schon viel Geld und Zeit drin, dass man das bis dorthin kommt. Ja. Mein lieber Mann. Ja, ja, die Konkurrenz ist einfach riesig, gell? Muss man auch so sagen. Und dementsprechend muss man sich da irgendwie auseinander dividieren. Ja, und es ist eben nicht so, wie heute jede Distille irgendwie einen Gin produziert. Das war, also 14 war ja der Wodka-Trend zwar noch im vollen Gange, aber es hat sich ja schon komplett umgeschwenkt. Ja. Umso mehr beeindruckend, das so zu machen. Genau. 2010 haben die schon angefangen, also schon bald Jubiläum. Aber 14 sind sie erst mit ihrem Produkt dann machen. Nee, er sagte, dass die Idee stammt von 20. Ach so, naja, das dauert ja wohl. Ja, du musst da ja erstmal die Leute finden und so, das ist ja einfach nicht so. Natürlich, das kannst du so ein Business nicht auf einmal aufbauen, ja, das stimmt, ja. Ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz mal die Technik bedienen und dann bin ich sofort wieder bei euch. Genau, jetzt geht's weiter auch zu einem Produkt, das habe ich. Bleiben beim Thema Bio. Bio ist wichtig in der Wodka-Branche, gerade in Polen. Man muss sich das vorstellen, wenn man in Polen in einen normal sortierten Supermarkt geht, gibt es da Regale im Supermarkt mit Wodka, die ist so groß wie bei uns die Bierreihen, würde ich sagen. So muss man sich das vorstellen. Und da steht auch alles da. Und das Besondere an den polnischen, sage ich mal, Medium-Supermärkten ist das, dass man Wodka in allen Qualitätsstufen findet, im normalen Supermarkt. Also man muss jetzt nicht in ein Fachgeschäft gehen, um eine hochqualitative Spirituose zu bekommen, sondern bekommt schon eine relativ große und breite Auswahl in einem normalen Geschäft, weil das einfach eine andere Kultur ist. Und was mir aufgefallen ist, ich war halt, wie gesagt, in den Supermärkten gehe ich immer gerne mal spazieren, gucken, was es so Neues gibt, was mich so anspricht. Und da bin ich halt auf dieses Thema Bio und Craft-Wodka gestoßen. Das ist in Polen ein Riesentrend gerade. Man sieht also aus diesen Wodka-Regalreihen, die normalerweise stehen, gibt es jetzt dedizierte Regalbereiche nur für diese Craft-Wodkas, für die Special-Wodkas, für die Bio-Wodkas und so weiter. Und ich nehme immer was mit. Ich gucke dann immer so, was mir optisch gut gefällt, was ich vielleicht nicht kenne. Und greife da mal rein und nehme was mit. Und da habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Die habe ich jetzt noch nicht getestet. Darum gucken wir, was eine gute oder eine schlechte Erfahrung ist. Und habe jetzt eine mitgenommen an einem relativ großen Konzern in Polen. Der heißt BZK Alko. Die stellen ganz, ganz viele verschiedene Alkoholiker in Polen her. Und ich habe jetzt quasi von einem mitgenommen, einen Bio-Wodka. Die Firma heißt halt, die es herstellt, hat BZK Alko und das Produkt heißt, ich guck mal, was richtig Vukulski, genau, so heißt es genau. Heißt die Wodka, die gibt es auch in Flavored und verschiedenen Variationen, aber ich wollte jetzt ganz speziell die Bio-Variante nehmen. Was wir hier jetzt gleich trinken werden und probieren werden, ist auch ein Bio-Roggen-Wodka. Ich kenne bloß die Tasting Notes, ich habe ihn selbst noch nicht getestet, aber es soll auch einen recht relativ fruchtig-süßigen Geschmack haben. Darum passt er, glaube ich, nach dem Freimut von der Reihenfolge her recht gut. Der Dramaturgie. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Und ich schenke ein, ihr sagt gleich was zur Flasche, weil die, dann die Flasche ist klasse. Also die ist auch sehr interessant. Genau, dann schenke ich mal hier ein bisschen ein und gebe gleich mal die Flasche gleich mal an Maha, dann kannst du gleich mal dazu was sagen. Und deine Polnischkenntnisse, die du hast, gleich nochmal. Deine sind ja viel besser. Ja, meine sind im Lesen immer so schlecht. Weißt Muttersprache du? Haben wir noch hier. So, bitteschön. So. Ihr seid beide des Polnischen mächtig? Er ist Muttersprache. Ich bin nur reingeschmeckt. Ja. Also, schlecht. Also das ist, die Flasche wirkt auch bio. Mhm. Die ist nämlich so ganz schlicht, eine ganz schlichte weiße Flasche. Mit einem, so wiederverschließbar, mit so einem Gummi. Wie nennt man diesen Verschluss? Plopp, Flopp, Schnappverschluss. Schnappverschluss, genau. Genau, also so richtig, so Flaschen, wie es die immer so gab, wo man alles Mögliche reintun kann. Und dann eben das Etikett, was natürlich sehr schön ist, ein bisschen grünlich, altertümlich auch. Da sieht man Pferdekutschen in einer Stadt. Das Ganze heißt dann Polski Kapital, was natürlich sehr kapitalistisch wirkt. Genau. Selbst auch ein Zylinder und ein Regenschirm noch drauf. Also das polnische Kapital. Ja, Alkohole Kraftowe. Ist wahrscheinlich wie Kraft. Genau. Also irgendwie handgemacht. Ja, dann steht da Wódka Bio, da steht auch nochmal Bio und dann steht da noch Żyta Ekologiczniego, also aus ökologischem Roggen. Genau, richtig. Ja, genau. Also so weit reicht man polnisch. Ja, und da ist auch natürlich noch das Bio-Zeichen, das Deutsche drauf, beziehungsweise Europäisches wahrscheinlich. Dann so ein bisschen wie handgeschrieben, ist immer draufgedruckt, das Jahr 2019, dann ist das noch unterschrieben. Also wird ordentlich auf Authentizität auch so gemacht, ist aber gedruckt. Genau, ist auch vom Etikett her ist es auch Recyclepapier, was sie eingesetzt haben. Und die wollen halt so ein bisschen nachhaltig sein. Ja, Nachhaltigkeit. Ich bin mal gespannt, was ihr im Geruch sagt. Ich finde, im Geruch riecht es, kennt ihr diese Multivitamintabletten, die ihr auflöst? Ich finde, so riecht es. Ja, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber es hat so ein... Sehr frisch, finde ich. Im Gegensatz zu denen, die wir bisher hatten, ist es so ein leicht frischer, fast zitrusartiger Geruch. Mm. Es geht vom Geruch her in den Zitrusbereich, aber jetzt der Geschmack. Der ist noch wieder ganz anders. Mm. Der ist leicht süßlich. Mm. Geschmack finde ich so ein bisschen Pflaume. Irgendwas Nussiges ist drin, ja, so ein bisschen. Süßlich, nussig, flaumig, ja. Marzipan. Marzipan. Das ist nicht flaumig. Das ist Marzipan, genau. Das ist Aprikose-Mandel. Genau. Aprikose und Mandel. Aber ich hätte mir jetzt mehr erwartet, so von der Nase her. Also sehr weich, mit 38%, das merkt man schon gleich. Aber intensiv in der Nase, aber nicht so intensiv im Geschmack. Der auch ist nicht so nachhaltig. Der nach ist dem leicht. Letzten, der Freimut war so nachhaltig. Ja. Und der ist so, der ist so ein bisschen milchig zart, würde ich sagen. Ja, zart. Der ist ganz delikat, gell? Ja. Also man könnte jetzt sagen, ich glaube, es ist so ein Wodka zum Einstieg ganz gut. Ja, ist ein Einstiegswodka, auf jeden Fall. Das ist glaube ich, der erste, wo ich sagen kann, ein Wodka für Einsteiger, also für Leute, die sich... Hier muss ich Mandel, auch Mandel finde ich, wirklich, das merkt man, das ist wirklich ganz vordringlich, definitiv. Ja. Den kann jeder trinken. Den kann jeder trinken. Wirklich. Während bei denen, die wir zu Anfang hatten, das ist, glaube ich, nicht ein Einsteiger Getränk. Definitiv nicht. Also auch nicht sprittig, beide nicht und nicht scharf oder sonst wie man das auch mal titulieren will, aber das ist hier wirklich. Das ist ein Einsteiger-Wodka, ja. Und auch natürlich das Bio, das hat man natürlich bei Freimut auch, finde ich schon wichtig. Richtig. Ich meine, klar, durch die Destillation sind die Pestizide dann auch raus, aber eigentlich will man das nicht. Getreide mit Pestiziden und dann. Nee. Also da will man eigentlich Bioprodukte haben. Also und weg, also man will ja auch ein Produkt, was, also ich meine, das ist ein Lebensmittel. Ja, ja, also nicht dieser überhypte Bio-Trend, das geht einfach dahin, dass man normal wieder seine Lebensmittel, dass man denen die Würdigung beibringt, die sie verdienen halt. Und dann bekommt eben auch, das ist ja klar, Alkohol ist ein gefährliches Thema, nur wenn man halt Alkohol als solches eben auch als, nicht Lebensmittel, aber als Genussmittel betrachtet, dann trinkt man das auch ganz anders und genießt es ganz anders und dann will ich auch, dass es vernünftig produziert wird. Mhm. Einfach und nicht, dass irgendwelche riesen Lebensmittelkonzerne uns hier irgendwas vormachen. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie BZKS ist, glaube ich, in Polen schon ein großer Player, aber das Schöne ist, dass sie sich quasi das jetzt rausnehmen und erkannt haben, dass man auch diese Nische bedienen kann, ja? Mit den vorhandenen Gibt es da einen Artikel über dieses BZK? Wie heißt das? BZK, ich habe es unten verlinkt, irgendwie kommt auch alles in die Shownotes. Es ist bei 82, die Zeile 82 ist, glaube ich, das Interessante. Ja. Wo liegt hier der Preis? Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich hatte mich probiert zurückzuerinnern, aber ich würde sagen, unter 15 Euro. Mhm. So mal Bauchgefühl, weil ich gucke immer so bis also ich gucke mir in den normalen Regalen so immer bis zu 20 Euro Geschichten und darf auch mal teurer sein, bei diesen, sage ich mal, die ich halt immer so entdecken möchte. Mhm. Aber ich glaube, da war so um die 15 Euro kann der gelegen haben. Wie ist das jetzt in Polen? Also schon lange nicht mehr, also zumindest das nicht betrachtet. Wie ist jetzt so das Preis-Leistungsgefüge, also jetzt im Verhältnis zu Deutschland? Also hat es extrem angezogen. Also Polen ist ja sehr, sehr stark entwickelt in den letzten 20 Jahren, muss man wirklich ganz, ganz, ganz klar sagen. Das Preisgefühl geht ganz klar nach oben. Die Leute sind auch gerne bereit, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Das sieht man auch klar. Auch in der Gastronomie gibt man gerne mal einen Euro mehr oder ein paar Zloty mehr aus für vernünftige Qualität. Mhm. Aber auch dieser andere Trend oder das andere Lebensgefühl, dieses ursprüngliche. Ne? Ich gehe auch im polnisches Traditionsrestaurant am liebsten essen. Ne? Mhm. Ist ja hier auch genau, Tradition gemacht. Wo die Mutti dann noch kocht, weißt du, dann schmecken halt dann die Krautwickel, so wie sie schmecken. Herrlich. Ne? Das mag ich schon und es mögen auch die Polen, aber die essen dann gerne bei so einem, sag ich mal, bei so einem Restaurant, wo halt doch die Mutti kocht, aber möchten dann auch zu dem, sag ich mal, einfachen Gerichten vernünftigen Wodka trinken. Mhm. Begleitend, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und da muss es nicht die unterste Kategorie sein, sondern darf schon so die Midrange sein. Mhm. Wobei ich nochmal, das Thema hat mir ja vor kurzem erst sagen muss, also die Bandbreite an polnischen Wodkas, die ist schon beeindruckend. Mhm. Und bis jetzt ist mir auch noch kein schlechter untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war immer super, also wohingegen finnische oder dänische Wodkas, also da kann man das auch ist mal wirklich grauenhaft, grauenhaft, furchtbar. Oder? Naja, die sind zum Teil speziell halt. Naja. Für die Menschen speziell, für die für das. Ja, aber Polen bietet da wirklich was, das finde ich beeindruckend. Mhm. Ja. Ich habe auch einen Artikel verlinken, der war aus der Welt, den kann ich ja schon mal anteasern, kann sich ja später mal durchlesen, heißt aus der Welt Lifestyle-Bereich Polen, das Land der außergewöhnlichen Wodkas. Mhm. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil halt eine hohe Bandbreite und halt diese Breite auch, die dieses Land hat mit den verschiedenen Wodka-Sorten, ist, glaube ich, da schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich fand den Artikel sehr ganz gut. Der geht auch ein bisschen auch auf diese ganzen Hype-Wodkas ein, Pantadeo, schon wie sie alle heißen, mit diesen Wodka-Lounges, das geht da natürlich auch mit rein, aber beschreibt halt einen Teil dieser Breite, die sich die letzten 40 Jahre da irgendwie auch entwickelt hatte. Mhm. Wobei man jetzt auch noch dazu sagen muss, also dass dieser Craft-Wodka-Gedanke, der ist bei all ihren Produkten, das sieht man auf der Seite, und sie haben halt immer diese Flasche. Ja. Also auch bei den Nicht-Bio. Mhm. Also ja, es gibt dann Nicht-Bio-Wodka und es gibt halt noch andere Alkoholitäten, also Obstler und sowas. Sie herstellen aber immer mit dieser Flasche und immer mit diesem Design. Mhm. Ja. Das ist wohl der Brand. Das ist natürlich echt, wirkt das, nenne ich echt nachhaltig, weil diese Flasche ist man dann auch wirklich, benutzt man auch, ob es jetzt fürs Kind irgendwann eine Brause ist oder. Genau, kann man dann wiederverwenden, genau. Ja. Das hält ja auch ewig mit diesem Schnappverschluss. Und manche Flaschen mit so einem Korken drin oben, da muss man dann aufpassen. Das sind ja gut verschlossen und ja. So. Und hier würde ich sagen, kann ich in meinen Rucksack packen, da passiert nichts. Das ist auch hygienischer, einfach in diesem. Ja, genau. Wenn man es richtig sauber macht. Schön. Ja. Ja, gut. Dann, und wirklich ein Bruch auch jetzt. Ja, das ist wirklich so ein. Anders. Ja, naja, wir sind ja jetzt plötzlich in Polen angelangt. Genau, wir sind in Polen angelangt. Jetzt kommen wir zu einer Traditionsfirma, die gibt es schon sehr, sehr lange. Blisko Białe. Białe heißt, ist die Farbe weiß. Und was das andere heißt, weiß ich nicht. Haben wir jetzt hier eine Special Edition. Wodka ist auch ein Premium-Wodka. Heißt Czarny Bocian. Czarny ist schwarz und Bocian ist der Storch. Das ist der sehr seltene Schwarzstorch, der mittlerweile sehr, sehr häufig auch wieder in Polen zu sehen ist. Das ist immer ein Highlight. Das habe ich auch nur erfahren, weil Sophies Eltern mit dabei waren. Und die kennen sich halt so mit Fauna und Co. ganz gut aus. Und haben gesagt, okay, Schwarzstorche ist quasi in Deutschland sehr, sehr selten. In Polen merkt man, dass die jetzt schon wieder zurückkommen. Mhm. Und es gibt halt auch den Weißen von der Firma und das ist quasi der Schwarze, Special Edition. Ich glaube, den werden sie im Programm haben, weil er ist sehr, sehr beliebt. Ich würde mal einschenken, ihr könnt ihr gleich was zur Flasche sagen. Ich habe schon was zur Flasche gesagt, da muss jetzt Nick was zur Flasche sagen. Okay, muss jetzt Nick was gleich zur Flasche sagen. Ich gebe mir Mühe, dass ich das auch so schön mache wie ihr. Ja, das setzt hier. Kann aber für nichts garantieren. Macht nichts. Ich habe über meinen Stümpel reingemacht, ihr könnt euch gerne natürlich nochmal nachschenken, das ist kein Problem, ich gebe mal die Flasche. So. Und ich mach mal dran. Also die Flasche, also wie schon beschrieben, der Schwarzstorch, der ist auch abgebildet, so ein bisschen reliefartig, auf einer sehr schlanken, dunklen Flasche, sonst bläulich gehende mit einem kleinen schwarzen Schraubverschluss. Sieht schmuck aus, ist elegant. Mhm. Würde es auch noch nicht mal als Wodkaflasche verorten. Ja. Eher als, ja, weiß ich nicht, wie eine Perlweinflasche oder so. Ja. Czarny Bocian, Premium Wodka. Alles in Polnisch, da hört es natürlich bei mir auf. Ja. 40% hat er, also 40 Umdrehungen, genau, 500 Milliliter. Und halt, was schön an der Flasche ist, dieser schlanke Ausguss, finde ich. Das macht das Ganze so ein bisschen ganz, ganz... Sehr elegant, also sowas als Wodkaflasche habe ich noch nicht gesehen. Genau. Holzkohlefiltration ist vielleicht ganz wichtig bei dem, ja. Das ist so, also die setzen halt sehr, sehr viel auf das Thema Filterung, Filterarten, das ist so denen ihre Spezialität. Damit filtern die im Übrigen auch. Okay, Schwarzkohle. Holzkohle, Silber. Und dann, die haben auch so ein patentiertes Nanoverfahren, was die aber hier nicht benutzen. So. Was sagt was von der Nase her? Von der Nase her vergleichsweise unauffällig. Ich finde, der ist in der Nase am dezentesten. Und dann denkt absolut. Man, kommt jetzt sehr zart, gell? Sehr auch zart, grad, ja. Und? Ich finde, am Anfang ist er richtig ölig und rund. Und zum Schluss merkt man doch ein bisschen, er hat ein bisschen Schärfe. Hat Schärfe. Findet er, ja? Ein bisschen. Also nicht. Also, ich fand jetzt den Vorgänger, hat er ein bisschen mehr. Ja, der vorherige hatte die Schärfe nicht. Nicht. Aber eine angenehme Schärfe. Also, absolut. Also, dafür, dass der jetzt 40% hat, also, das ist echt einer der mildesten Wodkas, die ich bis jetzt ganz mild. Also, das stimmt. Er ist. Er hat was. Er hat aber schon so eine ganz dezente Pfeffernote. Ja, das stimmt. Und zwar frischer schwarzer Pfeffer. Frischer schwarzer Pfeffer, genau. Ja. Aber schon schön. Also das ist wirklich ein... Sehr rund, also ein schönes Produkt. Und ich würde sagen, ich glaube 10 Euro. Ja, da kann man also wirklich, sagen. Das ist, also wirklich, das ist, ich bin immer... Geradezu geschenkt. Ich sage immer, das ist... Ich glaube, für das Geld ist es wirklich unglaublich. Und ich finde, er macht von der Optik und vom Geschmack her ist es, macht es also bedeutend mehr aus. Das ist auch so für Frauen, Frauenrunde, so ein bisschen Schokolade, finde ich genau. Da auch. Ja, dunkle Schokolade. Schokolade. Also das ist echt ein Einsteiger-Wodka. Ja. Noch mehr als der andere. Definitiv. Also gefällt mir auch besser als der Bio-Wodka. Deutlich besser. Der bietet mehr. Ja. Ja, war beim Vortasting ja mein Favorit, dieser. Ja, ich weiß. Das war auch der einzige, den wir im Vortasting hatten. Von diesen. Also wir hatten andere, die waren aber nicht so gut. Und 10 Euro, da würde ich echt sagen, musste kaufen, hier für 23 weiterverkaufen. Also zuzüglich Steuer. Also ich finde, es ist immer eine Überraschung. Ich finde den Weißen, der Weiße gibt es so typischerweise in Polen auf Hochzeiten. Mhm. Als Abschiedsgeschenk gibt es halt meistens dann den Weißen, also habe ich jetzt persönlich sehr häufig erlebt. Und ich finde, der Weiße, der ist nicht so gut. Also ich finde, der ist so ein bisschen mehr sprittiger. Du sagst, dieses Seifenaroma, das so ein bisschen erinnert mich daran. Ja. Und darum war ich sehr skeptisch. Dann der gar nicht. Also wenn du heiraten solltest, Peter, dann gibst den Schwarzen das Geschenk. Und dann dachte ich mir, da war ich sehr, sehr skeptisch. Und dann dachte ich, nimmst du mal den Schwarzen mit und guckst du mal. Ja? Und dachte ich, wir kommen für den C, der kann sich nichts falsch machen. Ja? Und dann habe ich ihn aufgemacht und dachte mir so, das ist ja Wahnsinn. Also Preis-Leistung? Ja. Das lasst Shut up und take my money. Ja, genau. Da muss man einfach zuschlagen. Ja. Ja. Absolut. Ja, super. Sehr gut. Gut, dann geht's weiter im Programm. Wollt ihr neutralisieren, was zu trinken? Ein bisschen was knabbern? Neutralisiert, ich knabber vielleicht noch ein bisschen. Knabbert noch ein bisschen. Knabber ja, PAP. Was macht eigentlich hier unsere Fanboys? Wie fandst du den? Ja, schauen wir mal. Ja, noch ein bisschen was am Programm. Ja, der letzte ist ja sowieso sein Favorit. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, wir haben nämlich heute im Studio ein paar Gäste dabei, die sich hier ganz ruhig auf der Couch verweilen und sich ein bisschen amüsieren über unsere Grimassen, die wir hier machen. Aber die Groupies. Hörer haben natürlich Groupies nicht gedacht. Gehört, was aus dem Publikum kam. Ja, ich weiß. Beste. Genau. Also momentan gibt es schon einen Favoriten, aber wir haben noch ein paar, vielleicht können wir noch ein bisschen was drehen. Ja, gucken wir mal, was da noch. Also ich fand jetzt mal, also das waren alles sehr interessant, aber ja. Ich bin nach wie vor, mag ich den sehr. Also, das ist ja auch das Schöne, diese Vielfalt an Geschmäckern und jeder hat eben seine Vorlieben und es gibt eben nicht das schlechthin und es gibt auch nicht das. Genau. Das ist das Schöne. Das ist auch das Schöne am Genuss und an diesen Produkten, dass man einfach auch jeder für sich entscheidet, was richtig ist. Und jetzt auch schon, das kann man ja schon mal sagen, wir haben ja noch nicht alle durch, wir haben ja die Hälfte. Aber zur Halbzeit muss ich wirklich sagen, die Vielfalt ist schon enorm. Mhm. Ja? Aber wir haben mehr als die Hälfte. Schon vier. Da war der Wunsch der Vater, dass hier lang. Ja, genau. Die vier. Na, wir können ja hinterher dann nochmal. Ja, wir haben noch ein bisschen noch Reserve quasi. Also die vier, muss ich wirklich sagen, decken eine wirklich große Bandbreite ab. Stimmt, also das waren vier komplett verschiedene. Ja. Und aber jeder auf seine Art und Weise. Hatte was. Definitiv. Ja, sowieso. Wird jeder seine Fangemeinde finden. Ja, klar. Denke ich. Wir bleiben in Polen, wir gehen zur Kartoffel als Grundlage. Czarny Bocian war, glaube ich, auch schon. Nee, es war, glaube ich, auch schon auch noch Roggen. Jetzt kommen wir zum einem. Ich glaube, der erste Kartoffel, oder? Die erste Kartoffel war heute. Kartoffel. Die erste Kartoffel haben wir heute. Traditionsunternehmen aus Polen seit 1909. Ich schenke gleich ein. Du sagst gleich was zur Flasche. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr denn geschmacklich denn dazu sagt. Auch vom Flaschendesign sind wir, wird er mal später auf Instagram sehen, heute auch komplett unterschiedlich unterwegs. Das stimmt. Also dann, das deckt sich mit dem unterschiedlichen Geschmack, die Flaschen sind alle anders. Genau. Aber wirklich grundverschieden. Grund, ja. Also wir haben keine Doppelung in der Flaschenart. Na, jetzt wieder eine durchsichtige Flasche, aber eben eckig. Also die erste wirklich eckige Flasche. Schwarzes Etikett, auch wieder so ein bisschen innen. Richtung Kapitalismus, jetzt ist aber neben dem Zylinder auch noch der Kopf mit dabei, so eine kleine Büste oben. Polish Spirits, Premium Quality. Ja, Dalkowski, Wódka, da steht es dann, Wódka. Ja, und dann steht da unten noch Kok Sauschenia. Was mag das heißen? Ah nee, nicht Kok, Entschuldigung, Rock Sauschenia. Rock ist quasi established. Aha. Genau, also quasi das Gründungs... 1909. Genau, das Gründungs... Und dann ist da nochmal irgendwie wie so eine Art Steueretikette unten drauf. Ja. Und da ist auch dann der Barcode an der Seite und dann steht da nochmal Produkt Polski. Da ist nochmal so eine Unterschrift, die aber mit, da steht auch noch Zertifikat, die Nummer der Flasche. Allerdings ist es gedruckt, also keine echte Unterschrift. Und nochmal so eine Art Siegel daneben. Eine Warnhinweise, dass dicke Frauen den nicht trinken dürfen. Genau. Ja. Diskriminierung. Das steht hier drauf. Und das steht hier drauf, Henkel und Co. Genau, das ist nämlich eine Traditionsfirma, die durch die bekannte Firma Henkel und Frechelet aus Wiesbaden aufgekauft wurde. Und der polnische Flügel dieser Firma hat natürlich auch diverse Spirituosen, also landestypische Spirituosen im Einsatz, einmal Wodka und einmal auch Gin und auch diverse andere hochprozentige Getränke. Die haben aus dieser Marke, aus dieser Traditionsmarke, haben sie die vier Hauptmarken oder Hauptflavors gelassen, einmal den puren, dann einmal die Sauerkirsche, in Polen auch sehr, sehr beliebt gewesen, dann Hagebutte und Pfeffer. Und das ist quasi jetzt von dem Produkt das pure Produkt, also das Grundprodukt. Ist ein, finde ich, ein sehr, sehr schöner, eleganter Wodka. Ich finde, die Flasche macht auch was hin. In Polen sagt man dazu, ist so ein Gentleman's Wodka. Das ist der so ein bisschen. Soll das ja auch anzeigen, genau, den zylindertragenden Menschen. Der darf auch ein bisschen Pfeffer haben, also der darf auch so ein bisschen kantig und rau sein. Aber es ist halt so. Ich habe schon dran genippt. Ja, okay. Finde ihn auch sehr rund und mild. Und der ist jetzt auch richtig so ein bisschen süßlich, finde ich. Deshalb, also der raue Charakter ist da. Oh, der erinnert mich jetzt im ersten Schluck an so eine Weinbrandpraline mit Nuss drumherum. Ja, genau. Das hat was von Edle Traumenuss. Ja, genau. Genau, aber hat eine tolle Frucht in der Nase. Mhm. So wie Birne oder so eine genau. Birne. Und dann aber auf der Zunge auch wieder komplett anders. Mhm. Aber wirklich weich. Und ja, super. Wie Sau, ja. Also ja, der ist Birne Wahnsinn. Hätte ich auch gesagt, wenn man ihn trinkt. Mhm. Also das Birnenaroma ist deutlich. Das ist ja bei den edlen Nussdingern auch drin, teilweise, wa? Also super. Aber ich finde ihn auch toll. Extrem mild. Ja. Ich finde aber auf dem Geschmack bleibt viel Fruchtgeschmack, wenig Alkohol. Also den trinkst du quasi fast wie Wasser. Ja, das ist natürlich dann auch extra gefährlich, ja. Wenn man es dann vielleicht nicht so merkt. Aber schön, also wirklich angenehm. Ich finde, in der Nase ist da so ein bisschen ätherische Öle. Der ist so richtig, ich finde, der riecht so richtig dick in der Nase. Ja, so richtig, ja. Das ist so eine richtig so eine schwere Geruch hast du in der Nase. Der drängt sich praktisch auf in der Nase. Abgefahren, schön. Und dann aber entfaltet er doch einen milden, fruchtig, süßlichen Geschmack. Ja. Wirklich ist von all denen, die wir getrunken haben, meines Erachtens der am meisten so einen süßlichen Charakter hat. Ja, kann man das hier sagen, kann durch die Kartoffel kommen. Ja. Oder durchs Filterfahren oder auch durch die Brenntechnik, das weiß man nicht, aber das stimmt, der ist schon ein bisschen vom Charakter her sehr, sehr süßig. Ich finde so ein bisschen Lakritze, merke ich so ein bisschen. Ja, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Also ich finde mehr dieses Birnige. Mhm. Aber das kann natürlich auch, weiß man nicht, ob das mit der Kartoffel zusammenhängt, diese besondere Fruchtigkeit. Das wäre jetzt mal interessant, weil das ist echt schön beeindruckend. Mhm. Na, er schmeckt anders als die anderen. Deshalb, also dass der, wenn man jetzt hätte raten müssen, welcher ist aus was anderem, hätte ich auch bei dem gesagt, da ist was anders. Ja. Also ich hätte fast gedacht, der ist ja geflavored. Nee, der ist ja pure. Ja, klar. Ich meine nur, weil der hat. Ja, toll, auf jeden Fall. Auch eine tolle Spirituose. Also muss man einfach mal so sagen. Fast schon peinlich, ich kippe immer nicht aus, aber es schmeckt auch so. Ja. Nein, das ist nicht peinlich. Das ist nicht okay, das ist vollkommen okay bei uns. Also ich finde, der wäre fast zu schade, gut, der schwarze Storch natürlich auch, aber den jetzt hier in irgendeinen Cocktail zu kippen, dann merkt man nichts mehr davon. Nee, das ist ja, geht ein bisschen also schon Aldi. Ins Likörige. Ja. Genau. Und es 40% ist, yes? Also ein echter. Ja, es geht ins Likörige und das ist trotzdem, ein echter Wodka. Ja, es ist also aber merkt pur. Man gar nicht. Deshalb, das ist ein ganz gefährlicher, den kann man wirklich, wenn man den beim Essen trinkt man den so, oft trinkt man noch. Ja. Genau. Ja. Also cocktailmäßig hätte es mich in der Tat am meisten bei dem Freimut gereizt. Ja. So einen schönen Moskau Mule oder so. Ja, ja, der hat eben diese Schärfe und das ist halt der Kontrast dann zum Fruchtigen im Cocktail. Ja, das stimmt. Das spielt sich manchmal im Kopf, so ein Film, dass man sich vorstellt, wie könnte das womit harmonieren. Fantastisch. Aber das ist jetzt echt eine Überraschung. Ja, ist wirklich wieder Alkowski. Komplett anders. Ja, schön. Dass ich euch mal sage, preislich, was schätzt ihr? Ja. Also, wenn du gesagt hast, der davor kostet nur 10 Euro und der ist so außergewöhnlich, dann würde ich jetzt aber hier keine 20 mehr hinlegen wollen. Da 15, 17, 13 Euro. Ja. 13 Euro. Ja, kann man Bombe. Auch sagen. Ja, den Preis. Aber jetzt in Deutschland oder in Polen? Ach, in Polen so. Also ja. Vielleicht sind es auch mal 11 oder mal 12, ja, aber so. Polen ist hier um die Ecke, genau. Wir sind hier in Berlin, da kann man mal eben hinfahren. Was ich auch gerne mal genau, um das mal zu entdecken, mal mache an einem Sonntag. Ja. Um mal zu gucken, was es Neues da besonders gibt, ja. Kann man am Sonntag einkaufen? In Polen, also ist ein fortschrittliches Land. Du kannst natürlich auch da deine zweieinhalb Brötchen mit PayPal, ja, Google Pay und Apple Pay bezahlen. Hallo. Ja, dass man Apple Pay bezahlen kann, davon ging ich jetzt mal aus. Ja, also das ist schon möglich in Polen, ja. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt. Wir haben jetzt schon Kartoffeln gehabt. Genau. Also ich finde, ich hatte jetzt noch so ein ganz kleines Stückchen hier drin und wenn der bloß so ein Tropfen auf der Zunge ist, ich finde, das ist der Hammer, wie der sich im Mund entfaltet. Mhm. Ja. Das ist halt so richtig Power. Ne? Ja. So ein, das ist so richtig. Da sagt mal einer, ein Wodka ist einfach nur ein neutraler Schnaps. Nee, das ist sicherlich nicht so. Das ist ja gerade so, dass dann hier so ganz feine Geschmacksnuancen kommen, wo man schon so ein bisschen, also lange überlegen muss, was ist das eigentlich und so. Mhm. Das ist nie ein Geschmack, der sich so aufdrängt, aber er ist da halt. Man muss es halt wollen und man muss eben die nötige, entweder das nötige Portemonnaie, aber es ist ja nicht mal so. Also man muss es ja nicht mal haben. Also man muss dann eben einfach nur die Lust dazu haben, das zu entdecken. Und aus dem Regal rauszugucken, wo die ganzen Industrie-Schnäpse stehen. Wobei ich sage, das hat man ja schon mal, du sagst ja, bei LWDA findest du gut. Mhm. Ich finde ihn halt völlig überteuert, aber. Überteuert und. Aber gut, ist eben Geschmackssache. Genau. So, jetzt kommen wir mal. Ja, jetzt halt uns nicht vom nächsten ab. Genau. Du bist ja der, der in diesem Land die meiste Erfahrung mit diesem Land hat. Darum überlasse ich dir jetzt diesmal. Ja, nicht nur mit dem Land, sondern der kommt von der Firma, wo ich Aktien habe. Also was wir jetzt hier trinken, geht immer im Nano-Bereich, auch was in meinem Portemonnaie. Genau. Ich habe schon seit vielen Jahren Aktien, was sich ausgezahlt hat. Von Diageo. Guck mal, ich habe gedacht, als ich mit den Aktien angefangen habe, und dann kam ich mir diese Bankberater, ja, die diversifizieren und Branchen und sowas. Und ich dachte, ach Mensch, ich kaufe einfach in Branchen, die mir gefallen. Und die auch irgendwie dann nicht so ganz so irgendwas Kriminelles sind. So Banken würde ich nicht investieren. Das hat sich dann bei Wirecard ausgezahlt. Also diese ganzen, die sollen für sich bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie Luxus, das muss doch immer gehen. Und dann habe ich angefangen, habe gedacht, was brauchst du, der russische Oligarch? Und dann habe ich gedacht, gut, der braucht erstmal Viagra. Genau. Dann sagt die Bankberaterin, nehmen Sie nicht Pfizer, das ist die Firma, die Viagra heißt, die Patente laufen alle aus. Ja, dann sag ich, ja, aber wenn der russische Oligarch Viagra braucht, dann nimmt er nichts von Ratiofarm. Genau. Ich habe recht behalten. Also Pfizer ist gut abgegangen, trotz des ausgelaufenen Patents. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was braucht der russische Oligarch noch? Dann denke ich Alkohol. Dann habe ich gedacht, okay. Bei Alkohol hat man nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Da kann man eine französische Firma nehmen. Ja. Und bei den Franzosen, das ist ja alles so staatsunterwandert, da wird irgendwie was abgewertet, aufgewertet, subventioniert und sonst was, kann man sich auf nichts verlassen. Das war auch nicht so meins und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme Diageo. Ja, und da bin ich auch mit gut gefahren. Und dann habe ich gedacht, was braucht der russische Oligarch noch? Naja, da kam Apple gerade um die Ecke mit so einem iPad, mit dem iPod, das war ja ein Luxus, ging ja nicht. Der iPod, aha, will auch jeder haben. Und dann habe ich bei Apple angefangen. Da hat die Bankberaterin auch gesagt, kaufen Sie nicht Apple, das doch, ach. Da drucke ich Ihnen mal Alternativen aus. Und dann brach das Computersystem in der Bankfiliale zusammen. Ich sage, sehen Sie, bis Sie Apple haben, kann man noch bei Apple investieren. Und dann habe ich Apple-Aktien gekauft. Das war ganz schwierig, weil es die nur in den USA gab zu der Zeit. Naja. Der Verlust durch den Dollarkurs und so, der sei zu hoch bewertet, der Dollar, alles Quatsch. Auf jeden Fall habe ich mit Apple weil ich so früh eingestiegen bin, einen guten Schnitt gemacht. Und eines Tages habe ich dann in der FAZ gelesen, dass Netflix jetzt nach Europa kommt. Und da schrieb der Journalist, das kann nichts werden. in Europa hat man andere Fernsehgewohnheiten. Da habe ich gedacht, keine Ahnung, Fernsehen, das hat doch mit Fernsehen nichts zu tun. Ja, ja, eben. Da habe ich auch zugeschlagen, ist auch abgegangen. Ja, und dann habe ich gedacht, was will der russische Oligarch noch? Dann habe ich gedacht, er will Tesla. Habe ich auch investiert. Und von daher war das alles gut. Ich habe euch aber jetzt nicht die Sachen erzählt, wo ich miese gemacht habe. Also Finger weg von Aktien, da muss man aufpassen. Okay. Aber Finger weg von Aktien und jetzt Finger an den Alkohol. Darf ich trinken? Du darfst hier mal gleich mal die Flasche mal begutachten. Ah. Ich stelle die mal zu dir. Wir nehmen mal eine Nase und. Ein ganz frischer Geruch. Ja, oh, die ja. Flasche ist, ja, konisch kann man nicht sagen. Die ist rund, läuft dann aber so ein bisschen konisch zu, aber also verschlankt sich nach oben. Unten hat sie einen blauen Grund, sonst ist sie halt. Weiß ist aber hier so eine Art Siegel eingelassen, das war auch nur ein blauer Punkt. Also blau und weiß. Und da ist nochmal so ein Relief von einem Hahn drauf. Aha. Product of France steht da. Fünfmal destilliert. Mhm. Und es ist Ciroc, so heißt dieser Wodka. Snap Frost Wodka distilled from fine French grapes. Also alles Englisch, ist auch mal untypisch für Frankreich. Ja, weil es ein Ami gehört, gell? Der Englisch ist, glaube ich. Naja, weil die Firma. Eine englische Bude ist hier, Diageo. Ja, aber der Entwickler ist doch hier so ein Hip-Hopper, oder? Ne, das ist nur der Brand Ambassador. Ah, der und steht Sean, alles der Puffy, Puff Daddy. Ah, glaube, Puff Daddy. Das. Und es steht alles nochmal auf Griechisch drauf. Auf Griechisch. Warum auch immer. Ja. Naja, ist halt Europa. Mhm. Ganz klar. Ja, nee, es ist Diageo. Das ist natürlich eine. Sean Combs. Das ist natürlich eine multinationale, aber in Großbritannien angesiedelte Firma. Und die stellt jetzt hier diesen sogenannten Eau de Vie Wodka her. Also Eau de Vie, weil er eben weinbrandartig ist. Und zwar aus Weintrauben aus der Region Charente-Maritime, wo ja unter anderem auch der Cognac herkommt und so. Und ja, aber der Name Ciroc ist ein Wortspiel oder ein sogenanntes Kofferwort aus Sim, der Gipfel, und Roc, der Felsen, aber Roc, also Roche heißt eigentlich Felsen, Roc ist das südfranzösische Wort dafür, also Okzitanisch. Und das Ganze soll anspielen auf die Region Gaillac, wo ich mir auch schon war, im letzten Jahr noch. Das ist auch eine Weinregion in der Nähe von Toulouse, zwischen Toulouse und Albi. Aber da kommt er nicht her, da kommt er aus der Charente-Maritime. Aber die Rebsorte kommt daher. Das ist nämlich die Mosaic-Rebe, die ganz typisch ist für Gaillac. Also eine besondere Rebsorte. Ja, bin ich gespannt, wie der schmeckt. Mhm. Also er riecht schon mal frisch. Sehr frisch, ja. Ja, hat so ein bisschen was, hat so fast so was Parfümiges. Ja, ja, ich würde sagen, so ein bisschen hast du. Mhm. Ich kann's. Doch, Parfum ist schon. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, aber das ist ein untypischer Geruch für einen Wodka. Naja, weil er ja auch untypisch ist, weil er auch keiner ist, wie wir schon festgestellt haben. Es ist ja eigentlich, deshalb heißt es ja Eau de Vie Wodka, es ist eigentlich Weinbrand. Und im Unterschied zum Weinbrand, wird mehrfach destilliert, das ist natürlich schon interessant, aber das ist, glaube ich, nicht so, aber da müsste man jetzt nochmal genau nachfragen, da steht hier leider nicht im Wikipedia-Artikel. Die Mehrfachdestillation ist wahrscheinlich ähnlich, wie übrigens auch in dem Heftchen hier steht, für den Freimut, dass man halt so eine Destilliersäule nimmt. Eine Kolonne, ja. Genau. Und dadurch ist eine Mehrfachdestillation leicht möglich, ohne dass man das immer wieder von neuem machen muss. Aber die machen das hier echt abgefahren. Ich lese das hier einfach mal vor. Ciroc-Wodka ist zwar eine britische Marke, hergestellt wird sie aber in Frankreich, wo die besonderen Traubensorten wachsen, die Ciroc so einzigartig machen. Die saftigen Trauben, die zu Ultra-Premium-Ciroc-Wodka verarbeitet werden, sind die Sorte Mosaic Blanc, habe ich das jetzt richtig? Ja, Mosaic Blanc. Aus der Region Gaillac und die Sorte Uni Blanc. Oh, also UGNI geschrieben, ich will es jetzt hier nicht komplett falsch, wie spricht man das? UG? UGNI? Ja, Uni. Uni Blanc aus der berühmten Cognac-Region. Der Saft der frisch geernteten Trauben werden dann in der Destillerie jetzt wird's, nee, das traue ich mich nicht. Chivonceau. Kälte fermentiert und fünffach destilliert. Dadurch wird der Wodka besonders fein und rein. So, die Sorte Uni Blanc wird für die ersten 4 Destillationen in Edelstahlbehältern gefüllt, die Sorte Mosaic Blanc dagegen in den traditionellen Kupferbehältern. Mhm. Anschließend werden die beiden Sorten gemischt und noch einmal gemeinsam destilliert, wobei 95% von der Uni Blanc Traube stammen. Die letzte Destillation wird in der traditionsreichen Armagnac-Kupferdestille vollzogen. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch erhält er wohl seine besondere, einzigartige Charakteristik. Was ist das in der Nase? Ich komme jetzt drauf. Es ist so ein bisschen Zitronenschale, was so ein bisschen in der Nase ist. Und irgendein Gewürz, was ich noch nicht weiß. Ich komme auch nicht drauf. Es ist irgendwas Abgefahrenes, aber. Ja, ja, das ist halt, da ist so ein Gewürz. Das ist interessant. Mhm. Ja. Ja. Wird es auch als Wodka verkauft, also als Wodka-Produkt? Hm? Okay. Hm. Definitiv. Ja, die Argumentation ist eben im Gegensatz zu Armagnac, obwohl der sehr ähnlich hergestellt wird. Es wird ja auch von den Armagnac-Distillen, Destilliermaschinen, das sind ja Säulen oder ja. Kolonnen. Ja. Die werden ja auch dafür benutzt. Aber der Armagnac wird dann anschließend in Fässer gelagert und dann bekommt er halt den Geschmack und das passiert hier nicht. Ja, und das ist halt der Unterschied. Und deshalb ist es halt, ja, deshalb ist es eigentlich etwas, was man irgendwie noch nennen muss, weil man das nicht kennt. Ja. Deshalb Eau de Vie Wodka ist dann vielleicht ganz gut, weil es tatsächlich, ja, dadurch, dass es einfach nur der Alkohol ist, eben so gemacht wird wie Wodka. Und eben Eau de Vie, weil es eben doch Weinbrand ist. Mhm. Also es ist schon ein besonderes Produkt. Da ist natürlich eine Lagerung, eine Fasslagerung durchaus reizvoll. Könnte man machen. Fände ich auch interessant. Ja. Ich finde, es schmeckt nach Wacholder. Es kommt mir so eine leichte Gin-Note kommt mir entgegen. Nee, das ist das. Ich glaube, da täuscht du dich. Das mit der Gin-Note, das habe ich nicht auch erst gedacht. Mhm. Durch diesen parfümartigen Geruch, denkt man an Botanicals. Ja, genau. Das war meine erste Assoziation. Ja. Jetzt sagst du Gin. Aber ich glaube nicht, dass es der Gin ist, sondern es sind halt die Botanicals, an die es erinnert. Mhm. Hm? Aber nach, Das ist im Übrigen nicht der einzige französische Wodka, der so hergestellt wird. Da gibt es noch einen anderen. Ach, den hatten wir auch schon mal. So eine rot-weiße Flasche. Auch sehr, sehr schön, sehr weich und sehr rund. Mhm. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber es ist für mich Wacholder Zitronennote. Also, ja, es ist eine Zitronennote dabei. Also Wacholder. Ja. Hast schon so ein bisschen Grapefruit, aber. Ja, Grapefruit ist auch gut, weil so eine herbe Note noch dabei ist. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also. Pomeranze. Pomeranze. Getrocknete Pomeranze. Genau, und das ist nämlich dann auch dieser Parfümgeruch, weil man die Pomeranzen ja auch zur Parfümherstellung nimmt. Genau, Pomeranze. Oh, da fehlt mir jetzt der Vergleich, aber. Ja, ich glaube Pomeranze. Ja. Also das ist irgendwie. Ja. Also ist schon klasse. Also dass sowas rausgeholt wird aus so ein paar Weintrauben. Mhm. Da ist wirklich, muss man mal sagen, da sind Leute am Werke, die wissen, was sie tun. Ja. Denn das ist. Absolut, ja. Und dann 25 € für 0,7. Und vor allen Dingen, wenn du das machst, das muss ja dann immer gleich schmecken. Sonst geht's ja nicht. Ja. Oder nicht zumindest. Das heißt, das kriegen sie durch diesen letzten Destillationsprozess. Ja. Das ist der Grund. Ja. Das Vordestillat, das können sie lagern. Da kriegst du quasi, hast du vielleicht bestimmt noch Jahr zu Jahr Unterschiede, weil Naturprodukten Co. Aber das durch das letzte Mal brennen, kriegst du diesen angleichenden Geschmack hin. Ja. Ja, aber trotzdem ist das Können, das muss man nochmal sagen. Darf ich nochmal gucken da? Das mit dem lässt mir keine Ruhe da mit dem Chivonceau, weil das ja eigentlich auch ein Wein ist. Die Szenerie de Chivonceau. Aber ich finde jetzt, den jetzt klassisch in dem Wodka-Manier zu trinken, mit dem Einatmen auf der Zunge lassen und ausatmen, finde ich, der schmeckt nicht so gut, weil er halt eben kein, Anführungszeichen, echter Wodka ist. Dadurch. Das ist dann zu frisch. Ach, weiß ich nicht. Also da redest du es jetzt schlecht. Also ich finde den ganz außergewöhnlich. Ja, also, definitiv. Also wenn ich mir jetzt hier einen aussuchen dürfte, den ich mitnehme, dann würde das der sein. Mhm. Wow. Obwohl ich diesen hier ganz toll finde. Mhm. Ne? Und trotzdem glaube ich, das wäre dann mein Wodka. Mhm. Vielleicht, weil es die Trinkgewohnheiten sind, weil ich schon auch mal gerne einen Cognac trinke und ja. So. Das ist halt nah dran. Mhm. Ja, da kommt dann natürlich auch die Affinität zum Tragen, zu dem Land und zu dem Schmeckern. Ja. Ja. Ja, der hat wirklich eine Nase. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Und ich denke, das haben wir auch noch gehört. Im Mini-Anteil. Und ich würde sagen, alles richtig gemacht. Mal wieder. Top-Investment. Ja. Nee, ist wirklich klasse. Das sind alles Top-Produkte. Aber das ist nochmal eins, das so einen besonderen Tick hat. Mhm. Das ist es ja. Na, man will ja irgendwie auch was haben, was irgendwie. Ist eigentlich quasi fast ein Flavored, gell? Weil ob man statt zu infusen zum Schluss, dann machst du quasi das Infusion schon durch den Alkohol. Das ist ja die Kunst. Ja, hinterher was ranzukippen, beim Gin, ne, loben wir auch immer die verschiedenen Gin-Arten, aber im Grunde ist das einfach. Ja, ja. Machst hinterher irgendwas dran und dann schmeckt es halt so und so. Und hier ist richtig, und das gilt natürlich für alle diese Produkte, da ist richtig Arbeit drin. Mhm. Das ist auch Kunst, da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, auch heute mache ich mal sowas. Ja, ja. Das wird vollkommen misslingen. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Da musst du schon ordentlich ausgebildet sein. Beeindruckend. Und Erfahrung haben. Und Erfahrung haben und eben auch die Hingabe und auch die Qualifizierung. Also diese Zunge zu haben, diese Nase und das jeden Tag. Ja, ja, ja. Genau. Einfach mal jeden Tag und nicht irgendwie, wie ich lustig bin. Also genau. Das muss ja passen. Naja, und wenn du dann noch hergehst, um jetzt mal den Bogen auch noch zu den anderen zu schlagen, wie der Freimutmacher und sagt, okay, also ich nehme jetzt nicht einfach das Wasser, was hier aus dem Wasserhahn kommt, wo man eigentlich in Wiesbaden, also Wiesbaden ist ein Bad, da gibt's tolles Wasser. Ja. Ne? Also das ist auch eine Wasserstadt. Nö, da muss ich das Wasser aus dem Hochsauerland haben. Ne? Und dann muss ich halt sehen, das Malz, bestelle ich nicht irgendwie Malz mal schnell im Internet vom billigsten Anbieter aus China, sondern dann hole ich mir das da von einer Familienmelzerei. Eine spezielle Sorte, die nicht so gängig ist und so. Ja? Also das ist schon auch, da steckt viel Herzblut drin für dieses Produkt. Und ich denke, das zahlt sich am Ende aus, denn das schmeckt schon. Definitiv, hoffentlich, weil hängt ja auch eine Menge finanzielles Risiko drin. Ja. Das ist ja nicht so, dass ich das irgendwie mal mit einem Pfennig 50 starte, so ein Unternehmen. Naja. Sondern ich hau da auch noch richtig viel Geld rein. Ja, und bei einer schönen Flasche. Also ich habe gerade mal geguckt, gibt es bei Edeka zum Beispiel, also die wird ja dann auch gekauft. Sonst hätte die Edeka nicht im Programm. Also. Das stört mich jetzt zwar gerade ab, aber. Ja, okay. Aber ich will trotzdem sagen, na, es geht. Ja. Ja, sicherlich nicht in jedem Laden, sondern die haben ja auch verschiedene. Ist wie es ist. Es ist ein super Produkt und. Besser kann man natürlich wahrscheinlich beim Wodka-Baron einkaufen. Genau. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, schön, toll. Wirklich eine schöne Bandbreite. Ja, wirklich eine tolle Bandbreite. Das hätte man eigentlich nicht gedacht. Gut, bei dir wissen wir ja, was dich am meisten überrascht hat. Nick, bei dir, du bist ja schon länger im Thema. Was war für dich jetzt so, wo du sagst, hat aus, weil es besonders günstig und gut war oder außergewöhnlich oder kann das so nicht oder wie auch immer. Also sagst, der Dalkowski, das ist echt eine kleine Überraschung. Ja, das ist einer, den man auch jederzeit wirklich zum Essen wirklich trinken kann. Mhm. Ganz absolut. Dann hier der 10 Euro, der schwarze Storch. Mhm. Auch wunderbar. Also das ist eben das Schöne. Also das waren einfach alles schöne Produkte. Mhm. Egal welche Preisklasse, alles hat was für sich. Mhm. Man kann eben auch deutlich sehen, dass Wodka eben nicht einfach nur irgendein flaches Getränk ist. Wenn man sich die Mühe macht, das zu dieses Thema also zu beleuchten und zu ertrinken quasi, also nicht zu ertrinken, sondern sich des Themas zu ertrinken, dann lohnt sich das durchaus. Und ja, also die Überraschung ist eigentlich des heutigen Abends, dass alle sehr, sehr weich sind und dass alle auf ihre Art und Weise speziell sind. Ja. Ja, das muss man wirklich sagen. Die sind alle speziell und im Grunde war jeder von diesen irgendwie überraschend. Mhm. Ja. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Völlig verschiedene Nasen jedes Mal oder eben auch die Nase, die dann komplett im Kontrast steht zu dem Geschmack im Endeffekt halt. Mhm. Die verschiedenen Trinkformen, also wie du sagtest halt, einatmen, trinken, ausatmen, auch wieder komplett anders als das nur zu schlürfen sozusagen. Wahnsinn. Ja, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, man unterschätzt die spirituose Wodka komplett. Definitiv. Das also gerade wir in Deutschland, glaube ich, haben da ganz, ganz viel Aufholbedarf. Das sind, glaube ich, die umliegenden Länder, direkt Nachbarländer, bedeutend weiter. Und ich kann nur sagen, probiert mehr Wodka. Ja, muss man sagen. Witzig. Genau, zu 100%. Ja, nee, das ist wirklich wahr. Also hätte ich auch immer auch nicht gedacht. Also das ist schon mal, auch das ist ja sicherlich eine gute Überraschung. Mhm. Also nicht nur Gin. Genau, sondern auch mal ein Wodka. Richtig. Jetzt muss ich hier erstmal gleich mit meiner Einkaufsliste hier anpassen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, was muss, das muss. Ja. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt auch gut, super. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Nick, vielen herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst, uns hier ein paar Eindrücke und deine Expertise mit uns geteilt hast. Mensch, ich habe zu danken. Mama, war sehr schön. Sehr gut, dass ich dich doch mal zum Wodka mal geführt habe. Ja, doch, muss ich sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Getränk mit viel Potenzial und Überraschung. Ein neuer Fan ist geboren. Ja, also, muss ich schon sagen. Also, ein Jünger. Ich schreibe bis hier mal schon mal auf, was ich alles brauche. Genau. Dann auch vielen Dank unseren Zuhörern. Wir freuen uns, dass ihr uns so treu bleibt und hört und zuhört und kommentiert und macht und tut. Und dann würde ich sagen, bis bald und tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.